Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo und mit dem Marcel. Ja, hallo und mit dem Martin. Ja, hallo. Die Folge ist 386 und ich habe keine Ahnung, was für ein Zahlenfakt uns der Marcel rausgesucht hat. Ich habe auch überhaupt keine Assoziation zu dieser Zahl. Marcel, was hast du denn rausgesucht? Ja, ich habe lang gesucht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nichts gefunden, bis auf so einen obskuren PC, der mal so hieß. Ha. So ein Intel-Prozessor. Ja, ach, keine Ahnung. Irgendwie von Anno dazu mal 90er Jahre oder so. Ich hatte auch nie so einen, ich glaube, 386er hat man dazu gesagt. Ich hatte sowas ja auch nicht. Du hattest sowas gar nicht? Nein. Wie gesagt, ich habe noch nie einen PC besessen. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich den 386er übersprungen habe. Ernsthaft? Ja, der einzige hier darunter, der durch meinen Bruder einen hatte. Und zwar, ich hätte so einen ganz teuren, custom gebauten, fürs Arbeiten gedacht, 386er, auf dem der Wing Commander lief. Aber so. Dom, wann war denn das? Also wann war denn der 386er? Weil als ich angefangen habe, mich mit Computern auseinanderzusetzen, da hatte meine Mutter, frag mich nicht warum, ein Buch, so ein PC-Einkaufsberater, und da gab es schon 486er da drin. Ich denke, das war so, hier steht, dass er 85 rausgekommen ist. Ich weiß aber nicht, ob man dann sofort einen sich geholt hat oder so. Wir haben relativ schnell einen 486er danach auch bekommen, ja, und es gibt auch so die 386er DX, also es gab hier schon so eine Mittel, ich glaube, wir hatten einen DX schon, also schon irgendeine Weiterentwicklung. Oder eine Variation. Und ich denke, meine Akkon-Zeit hat direkt danach begonnen, so. Und das musste dann so 89 rum sein für mich oder so. 86, irgendwas zwischen 86 und 89. Ich meine, das war mein Bruder, hat hauptsächlich mit dem Ding gearbeitet. Und ich war in der Schule, 5. Klasse vielleicht. Wie alt ist man da? 12, 79, hochgeschlagen. So, ja. Also habe ich mich sogar vertan. Das war also in den 80ern noch, in der Zeit, in der PCs gemacht haben. Das war übrigens meine erste PC-Erfahrung, dass ich vom Amiga kam und da Spiele gespielt habe, und dann wollte ich da ein Spiel spielen und habe mich gefragt, wie schalte ich denn jetzt den Sound ein? Ja, das war dann piep, piep, piep. Und ich wollte unbedingt Sound haben, aber es ging nicht. Also ich bin genauso in diese Zeit reingerutscht eigentlich, wo der PC dann zu den Spielegeschichten wurde, also wo MCGA aufkam. Also ich wir haben so einen Rechner gehabt, der konnte dann auch VGA und MCGA. Und MCGA war ja dann eben 320x200 mit 256 frei wählbaren Farben und war dann auf einmal schick. So, da erinnere ich mich noch deutlich dran. War es 320x200 oder 320x240? 200 ist es, glaube ich, wirklich, oder? Oder ist es die 240? Nee, ist es die 240? Ich glaube, es waren die 240. MCGA. Ist CGA auch 240 schon? Weiß ich nicht. Multicolor Graphics Array. Das ist der Mod 30. Hier ist der Blablabla. Nee, 320x200 war das nämlich. Okay, das dann verwechsel ich das gerade mit VGA oder so. Genau, und auch anderen Geschichten, wo man das dann wieder so gestaucht hat oder... Der hat nämlich nur 200 gehabt, das war nämlich weniger. Ja. Also war zu CGA und EGA gibt es auch ein tolles Video vom 8-Bit-Guy auf YouTube. Der erzählt dann da auch ein bisschen, und dass damals die Spiele gar nicht so scheiße aussehen wie die Emulationen jetzt, weil mit der TV-Videotechnik, mit den Röhrenfernsehern, konnte man nämlich die Farben so schön ineinander verschwimmen lassen, dass du mehr Farben darstellen konntest, als eigentlich die Grafikkarte konnte. Und das ist ein interessantes Video, sollte man sich mal angucken. Ich habe leider jetzt keinen Link, weil das habe ich nicht vorbereitet. Also MCGA ist 87 gewesen, so, das ist dann auch so der Zeitraum rum, glaube ich. Also 87, 88, 89 oder so, denke ich, hatten wir dieses Gerät, und ich habe den Horror von DOS und HeimMSys und X386 Expand, EMM, Pipapo, fünfmal booten, damit das Spiel läuft, dass mit der Higher Memory genug frei hat und so den ganzen Scheiß. Mit dem automatischen nicht, Memory Manager, der dann irgendwie das Dinge Geile ist, optimiert hat. Ich wusste ja nichts, was das alles bedeutet, aber man musste das alles tun in irgendeiner Form. Ja. Ja, also, das ist ja alles relativ simpel und popelig, aber damals war das für mich irgendwie Black Magic. Man hat irgendwie so sein Hühnchen geschlachtet und dieses Tool da installiert und mein Bruder hat mich hoffentlich nicht umgebracht, weil ich irgendwelche Tools gestartet habe und so. Ganz seltsam. Dann hat man Treiber in Heimem reingeladen, weil dann hat man genau 20 Kilobyte im Hauptspeicher gespart. Ach ja, das war noch Zeiten. Total absurd. Ja. Mhm. Da hatten PCs auch noch Turbo-Tasten. Ja. Ach ja. Wo wir schon hier bei der ganzen PC-Nörderei sind und DOS 6 mit dem Heimem-Befehl, auch in der Neuzeit entwickeln sich die Dinge weiter. Und auch hier gibt es neue Betriebssysteme, namentlich macOS 10.15 Catalina. Ja, das ist jetzt doch spontan mal erschienen. Also ich fand das sehr absurd, weil das ist erschienen und irgendwie gefühlt nicht angekündigt gewesen, dass es jetzt doch schon auch erscheint sofort, oder? Ich habe irgendwie auch aufgegeben zu tracken, wann was kommt. Das verschiebt sich ja irgendwie alle gefühlt alles halb, also keine Ahnung. Also die ganzen Termine sind so lange vor- und rückwärts verschoben worden, dass ich keine Ahnung mehr hatte, wann was kommt. Also bei mir war es ganz konkret so. Ich habe halt versucht, deshalb ist er halt irgendwie, dass es sicher läuft auf Catalina, also hatte ich schon meine Version relativ früh rausgebracht, damit überhaupt die kleinen Dinge raus sind und habe dann die erste Iteration einfach mal aus dem Bauch raus am Wochenende released, damit es da ist und dann kam am Montag Catalina raus und dann habe ich gedacht, okay, gut, aber ich wusste, also ich habe das nur so aus dem Bauch raus gemacht. Eigentlich habe ich gedacht, ich bin zu früh dran, warte ich noch ein bisschen, kann man noch 2-3 Bugs mehr fixen, die dann so kommen oder so Kleinigkeiten. Hat dann gepasst, aber so, ich hatte die Information gar nicht. Also es ist auch durchaus so, dass man noch ganz gut nichts davon mitkriegen kann, wenn man sich nicht dafür interessiert. Also ich wurde noch gar nicht genervt. Ich habe das halt jetzt von euch und über Twitter erfahren. Deine Preferences haben dir nicht so einen Böbbel an den Ding gemalt und gesagt, hey Catalina, ich habe Catalina für dich. Woran den Böbbel? An die Preferences-App, die habe ich im Dock, deswegen. Ja, die habe ich halt nicht im Dock. Bei mir ist es aber auch gleich hochgepoppt und gesagt, hier, du musst updaten, es ist jetzt alles neu und du musst updaten, schnell updaten, hier updaten. Ja. Ich habe den Böbbel übrigens immer noch, weil ich obwohl ich Catalina ignoriert habe auf der Kommandozeile, damit ich wenigstens nicht aus Versehen meinen Hauptrechner update. Das kann man nämlich mit so einer schönen Kommandozeile mit System Update. Aber der Böbbel ist nicht weggegangen. Ich habe jetzt so einen permanenten Böbbel hier und wahrscheinlich wandert dann Preferences aus dem Dock raus. Bei mir war lustigerweise der Fall, dass ich dann, da ploppte halt dieses System Preferences Update jetzt Ding hoch. Da dachte ich mir, ja, was kann ich schon verlieren? Und habe den Knopf gedrückt. Und dann hat er 8 GB runtergeladen. Und dann hat er hingeschrieben, 0 von 8 GB. Und der Knopf wurde wieder auf Update jetzt. Und dann konnte man wieder updaten drücken. Hat er nochmal 8 GB runtergeladen. Und das Ganze ging von vorne los. Also ich muss das tatsächlich mit dem Mac App Store installieren. Weil das System Pref hat sich irgendwie aufgehängt und hat immer nur fleißig 8 GB runtergeladen. Cool. Ah, kannst du dir alles nicht ausdenken. Ja, also auf alle Fälle draußen, Catalina. Leute, ihr sollt es genauso ignorieren wie alles andere auch, was gerade so released wird. Wäre jetzt meine Empfehlung, weil es hat, also vor allem nicht einfach nur updaten, obwohl ihr nicht wisst, auf was ihr euch einlässt. Weil es passieren in Catalina ja viele, viele, viele, viele Dinge. Also zum einen gibt es Apple Arcade, aber das ist jetzt... Das ist jetzt aber das ist wichtig zu sagen, dass da nicht alle Titel, die es auf iOS gibt, auch jetzt auf der PC-App, auf der Mac Apple Arcade existieren. Nee, das ist erstaunlich wenige sind sogar da, interessanterweise. So 50 oder so von den 80 jetzt. Also, und je nachdem, wie es im App Store denn aussieht, auch unterschiedlich anzugucken. Aber dann nochmal zurück, das war jetzt nur ein blöder Witz mit der Apple Arcade, weil da muss man ein bisschen länger drum anhalten. Was bei Catalina macht, ist mehrere Geschichten. Also einerseits haben sie Security-Kram hochgedreht, das heißt, manche Apps müssen jetzt irgendwie noch öfter nachfragen und okay, damit man jetzt das, damit sie das machen dürfen, was sie denn machen oder gehen vielleicht auch nicht mehr. Ja, muss man gut nachgucken. Kann ich da gleich noch einen Tipp zu geben, weil da habe ich auch einen konkreten Fall. Mhm. Dann 32-Bit-Apps gehen einfach nicht mehr, meine Damen und Herren. Also alte Spiele könnt ihr mal knicken. Es gibt teilweise Photoshop CS6 ist für manche Dinge, für manche Leute, die kriegen das irgendwie zum Laufen, weil die CS6 selber eine App ist, die 64-Bit ist, aber sie braucht Dinge, die nicht 64-Bit sind im Moment. Und deswegen, Leute, das ist die letzte Version, die man kaufen konnte von Photoshop, also die nicht in dem Abo-Modell ist. Deshalb haben die viele und deshalb gibt es da im Moment relativ viel Diskussion drüber, wie das denn irgendwie läuft. Die ganze Open-Source-Geschichte, die man denn so macht, wenn man denn Open-Source benutzt mit Brew, ist noch nicht komplett supported. Das heißt, das Zeug baut nicht. Ich selber habe im Elixir und Erlang-Workflow und jetzt die Default-Geschichte mit Homebrew und ASDF heißt es dann. Das ist so ein Pack, also so verschiedene Versionen von demselben Ding am Start haben. Manager, der kann dann Erlang im Moment nicht bauen mit einem Segfault. Das macht mich ein bisschen platt gerade, verstehe ich nicht so. Und. Also das braucht auf alle Fälle Evaluierung, ob ihr Catalina denn sinnvoll einsetzen könnt für euch oder ob euch das Ding wegschneidet. So, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen nicht einfach nur diesen Knopf drücken, weil es ist alles sicherer, besser, neu und ist eh Apple und wir können ja dem vertrauen. Und es ist natürlich genauso wie die iOS-Runde noch komplett buggy hinten und vorne, aber anders. Ja. Wobei, also ich habe bisher aus der Beta jetzt nichts so Schlimmes gehört wie unter iOS. Also, oh, echt? Ich habe schlimmere Sachen gehört. Okay. Was hast du denn Fenster so gehört? Acht in Endlosschleifen aufpoppen und dass Photoshop einfach nicht geht und solche Dinge. Aber es kann sein, dass das alles halt bloß so halb gewissenhafte kolportierte Dinge gewesen sind. Leute, die halt ihr Zeug nutzen, wirklich mit so Extensions und Co. Und also da gibt es schon einiges, was einfach nicht mehr gut läuft. Und also für mich ist es auch so mit der ScanSnap Manager, dieser Einzugscanner. Ich bin da auf einer alten Version noch, weil irgendwie war zwischendurch mal so eine Version, die einen Login und irgendwelches Online-Zeug erfordert hat und die aktuelle, weiß ich nicht, ob die dann passt, aber ich bin auf alle Fälle auf einer alten noch, die ist 32-Bit. Ich brauche diesen rund um die Uhr, das muss ich jetzt erst evaluieren, ob das jetzt klappt mit einem anderen Rechner zum Beispiel, weil ich will jetzt nicht jetzt dann meinen tollen Einzugscanner nicht mehr verwenden können oder mir einen neuen kaufen, nur weil ich aus Versehen hier Update drücke. Das finde ich ja auch Mist. Ja. Und Abstürze hatte ich zwar weniger, aber auch schon mal, also im Schlafen zum Beispiel nicht wieder aufgewacht, also ich habe schon 2-3 Kernel Panics auch schon mal indirekt so gehabt, so wegen hier, wir haben ein Problem entdeckt auf dem iMac, auf dem ich es dann in Verwendung habe im Moment. Und was ich am schlimmsten fand, in der Beta-Phase vor allem, jetzt live, weiß ich noch nicht so, weil ich es noch nicht so aktiv benutzt habe, war, dass das ganze System einfach mal ordentlich hängen kann, so wirklich Mauszeiger ruckelt, so auf der Größenordnung und das ist für mich immer so ein No-Go. Seit wann gibt es denn überhaupt 64-Bit am Mac? Wisst ihr das? Das ist lange, lange her. Okay, das heißt, es ist einfach alles noch. Gab es nach dem G5 nochmal Intel-Maschinen ohne 64-Bit? Ja, oder? Ganz kurz. Also die erste Generation MacBook Duo, glaube ich, oder so, die war ohne, aber schon, ich glaube, seit 2012 oder so gibt es keine Macs mehr, die nicht 64-Bit sind und man hat es aber nie gebraucht, abzudaten. Es gibt halt Dinge zum Beispiel wie QuickTime. Das alte QuickTime-Framework ist 32-Bit, das wurde nie geportet. Das heißt so alte Codecs an der Stelle, so ein Sorensen-Codec zum Beispiel, der spielt halt dann nur noch in VLC jetzt und nicht mehr in dem alten QuickTime-Player. Der alte QuickTime-Player, die App gibt es gar nicht mehr, die viele Leute noch verwendet haben, um halt ein bisschen wenigstens in dieses QuickTime-Format reingucken zu können. Also es gibt so viele Legacy-Dinge, denen man gar nicht so bewusst ist. Ja, so Treiber von Dingen können gerne 32-Bit sein, nur weil lief ja auch. Ja? Es musste ja nicht 64-Bit sein. Mit Catalina ist es das erste Mal, dass es 64-Bit sein muss und damals war das sogar argumentativ absichtlich so, weil man hat zwar 64-Bit ist zwar insgesamt schicker, ja, und es ist aufgeräumt und man braucht nicht jetzt zweite Runtime und so weiter am Laufen haben, aber macOS hat es top gemacht, diese Mischung zwischen 32-Bit und 64-Bit. Das war nie wie bei Windows, dass du da entweder das eine oder das andere haben musst und deswegen gibt es halt jetzt so überhaupt die Urgency erst in der Version, dass alles 64-Bit sein muss. Und ja, deswegen kommen jetzt auch die Schmerzen dann damit für die Leute, die auf irgendwas angewiesen sind oder die halt vielleicht ein altes ProLogic-Modul, einen alten Synthesizer haben, der hat nur 32-Bit, mit dem sie Sound machen und der läuft dann einfach nicht mehr. Und dann macht man ein Downgrade von so einem macOS. Das ist kein Spaß. Nope. Ich weiß gar nicht, ob das ordentlich geht sogar. Ich glaube schon mit irgendwie Restore und dann nochmal upgraden. Also downgraden selber geht, glaube ich, wirklich nicht, sondern du musst wirklich nochmal frisch aufsetzen von unten hoch und dann kannst du deine iCloud-Backups wieder nicht einspielen, weil die sind dann zu neu. Also das ist totale Hölle. Ja. Ja, mach das mal bloß nicht. Außer ihr wisst, dass es gut ist für euch. Ja, wer jetzt schon abgedatet hat und ein Problem hat mit zum Beispiel Apps, die irgendwie jetzt auf die Kamera zugreifen, aber nicht ordentlich reagieren auf die Betriebssystem-Schranke dahingehend und einen Dialog hochpoppen und dann fragen, darf er denn auch oder nicht. Sprich, die da noch nicht in diese neuen APIs reingreifen. Der kann sich folgendermaßen behelfen, nämlich die App einfach aus dem Terminal starten, so mit /Abnahme, /Contents, /macOS, Abnahme. Dann wird nämlich Terminal gefragt, ob es denn die Kamera benutzen darf oder nicht. Und dann kann man sagen, ja, ja, Terminal darf die Kamera benutzen und dann schleift sich das durch. Aha, okay, aber dann muss es immer über die Kommandozeile starten? Dann muss es, solange es jetzt noch nicht gefixt ist, über die Kommandozeile starten. Aber Aha. Das ist zumindest mal ein Workaround, der funktioniert. Okay, eine andere Geschichte, die mir passiert ist, ich habe eben versucht, Erlang zu installieren über Brew und dann brauche ich irgendeinen Java und dann für irgendwas, was jetzt der Erlang braucht, wegen irgendwas. Und da gibt es halt eine alternative Java-Installation, die da läuft, die ist aber nicht gesigned und läuft auch nicht und sagt dann, nee, mache ich nicht. Und dann kommt nicht mehr aus dem Terminal der Dialog raus, weil irgendwie dadurch, dass es indirekt über Brew gestartet wird, weiß ich nicht, kommt diese Information nicht ganz durch. Und dann kriege ich halt die Meldung, nee, das Binary darf nicht von der alternativen Java-Installation, darf nicht gemacht werden, gestartet werden. Und das taucht dann einfach indirekt in der Security and Privacy Preference Pane auf, also allgemeinen Systemeinstellungen, da gibt es Security and Privacy und da gibt es unten so einen, da gibt es so einen Bereich, da steht immer so, was man denn alles so erlauben will, ob man nur App Store oder App Store und Identified Developers und da gibt es einfach zusätzlichen Eintrag, oh, irgendwas wollte irgendwas, erlaub's doch. Genau. Und die Stelle ist bestimmt auch wichtig für euch, weil ich hatte, normalerweise kommt eben so ein Dialog, mit dem man was anfangen kann, wo man dann okay drückt und dann geht auch wieder was. Aber so bei dieser Terminal-Geschichte war das nicht da. Ich wusste, dass es diese Art von Schutz ist. Wenn es eine App ist, kann man die rechts mit Rechtsklick starten und sagen, ich will sie trotzdem öffnen. So, also mit Rechtsklick und dann öffnen und dann nochmal im Dialog sagen, ja, ich weiß, was ich tue. Und dann kriegt ihr auch diese Freiheit, aber auf der Kommandozeile gibt es das wohl so nicht oder halt anders. Und dann taucht es da einfach als klickbares Ding auf. Ja, in den Systemeinstellungen unter Security and Privacy. Ja. Ach ja. Okay, also du lebst wirklich schon auf Catalina. Ja. So, ich habe nur so einen kleinen C auf einem iMac hier, der halt so Isa-Edit testet, aber ansonsten macht er nichts. Ich habe mir gedacht, Augen zu und durch. Mhm. Bis jetzt habe ich keine massiven Schmerzen. Also. Und du spielst fleißig Apple Arcade-Spiele. Nee. Mit Controller-Support. Da bin ich jetzt gerade mal zu einem gekommen diese Woche und das auf dem iPhone. Aber wo wir bei Apple Arcade gerade wieder sind, irgendwie war doch angesagt, dass alles super Cross-Plattform ist und überall läuft. Wann ist das anders geworden? Also wir können das gerne später im Konsum nochmal besprechen, aber ich habe ganz arg das Gefühl, dass das genauso mit heißer Nadel gestrickt ist alles wie dieses Jahr das System auch. Also es scheint einiges nicht getestet, nicht fertig geworden zu sein, was Apple Arcade angeht. Also ich war teilweise sehr überrascht, wie schlecht die Qualität der Spiele ist, ja. Was die Qualitätssicherung ist. Und das ist man auf iOS eigentlich nicht gewöhnt, muss ich sagen. Also ja. Da ist selten was, wo ich sage, ein Spiel hat so wirklich Qualitätsprobleme, aber bei Apple Arcade gibt es da einige. Ja, ich habe auch so Sachen gehört, wie das Mini, wie heißt das, Mini Motorways heißt das, irgendwie auf 3 Jahre alten MacBook Pros irgendwie nicht mehr performt, so wo man denken würde, so grafisch aufwendig ist das Spiel jetzt auch nicht. Und darüber hinaus war jetzt ja auch diese Geschichte, dass Asphalt 9 und die DC Villains oder wie sie heißen, also die 2 Spiele, die als Catalyst User quasi gefeatured waren auf der Apple Arcade Keynote, jetzt verschoben worden sind. Vielleicht auch, weil Catalyst nicht so ganz fertig geworden ist, wie es scheint. Und die kommen irgendwann später dieses Jahr wohl. Ja, also das scheint auch mit eins der Probleme zu sein, dass dieses Versprechen an die Entwickler auch, hey, mit Catalyst könnt ihr einfach eure iOS-Spiele darüber holen, auch nur so halb wahr ist. Also dass man da durchaus Probleme hat, wenn man jetzt diesen Weg der Kompatibilitätsschicht denn wählt. Das kommt auf alle Fälle dazu. Insgesamt glaube ich, wird halt mit der Zeit, werden schon alle Titel auf allen Plattformen verfügbar sein. Also manche haben halt so Steuerungsgeschichten, also können wir später im Konsum ein bisschen noch detaillierter eingehen. Ich habe einiges am Apple TV ausprobiert, bis ich angefressen war. Und an sich ist es halt wirklich einfach alles noch nicht fair. Ich meine, jetzt kommen jetzt auch die Spiele langsam, trudeln so rein, die kommen halt auf einer Plattform dann zuerst, dann bei den anderen hinterher. Mal sehen. Das wird schon irgendwie, ich selber finde es aber relativ verkackt auch so jetzt dann doch. Obwohl das Spiele, die Spieleauswahl relativ schick ist. Ja, werden wir dann, können wir dann nachher nochmal sehen. Ja. Was ich zu Catalina noch sagen wollte, ist, das Sidecar finde ich sehr schick. Würde ich auch verwenden, wenn ich es auf dem Laptop installiert hätte, glaube ich sofort. Was ein bisschen absurd ist, dass Sidecar die Entscheidung ist. Also Sidecar ist die Variante, dass du jetzt dein iPad oder mehrere iPads direkt verwenden kannst, so als AirPlay-Display für deinen Mac und gleichzeitig auch die Stifteingabe zum Beispiel benutzen kannst. Dann hast du praktisch ein schönes iPad Pro als zusätzliches Display fürs Telefon eben interessanterweise eigentlich nicht, was auch spannend ist, aber so für den Laptop. So, und dann könnte man unterwegs einfach mehr Screen Estate haben, wäre für mich toll. Oder man kann halt mit dem Stift, wenn hier die Adobe-Produkte laufen würden, die man gekauft hat, dann auch mit dem Stift arbeiten und mit Sidecar statt einem Wacom-Tablet arbeiten. So. Und was ich ein bisschen absurd finde, dass sie bei Sidecar die Entscheidung getroffen haben, dass normaler Touch-Input nicht reicht. Also du hast wirklich nur ohne Stift kriegst du keinen Mausersatz wirklich hin an der Geschichte. Das ist so ein bisschen schräg. Einerseits kann ich verstehen, dass die Auflösung dann halt nicht reicht von so einem Finger, aber so ein Fenster verschieben könnte ich schon ein bisschen probieren oder irgendeinen Kompatibilitätsmodus könnte schon geben. Gibt es aber nicht. Wenn man eine Maus ansteckt an das iPad, dann kann man zwar die Mausunterstützung von iOS anmachen, die inzwischen da ist als Accessibility-Feature. Das wiederum tut aber auch nur so, als wäre es ein Finger, und da ist es sogar so, dass nicht mal die Touchbar funktioniert, die aber auf Sidecar mit dem Finger funktioniert, aber dann mit der Maus nicht. So, und man hat halt so diesen komischen dicken Mauszeiger, der ein interessantes Feature ist, wenn man irgendwie was an einem Beamer mal vorstellt oder für Schulen und so weiter, ist diese Accessibility-Maus-Unterstützung eigentlich schon ganz schick, weil man kann auf einmal auf iOS Zeug rumzeigen, aber für den Anwendungsfall ist es nicht. Und das finde ich bei Sidecar so ein bisschen eine seltsame Entscheidung, dass du praktisch wirklich den Stift brauchst, um das voll nutzen zu können, als Inputgerät auch. Ja. So, selbst für die einfachen Dinge, weil ansonsten musst du halt mit dem Trackpad so arbeiten und einen extra Monitor haben. Aber es geht, es verbindet sich relativ leicht, es ist relativ, auch in schlechten WLAN hier in alles viel angenehmer als jetzt die Alternative, die ich bisher, also Duet Display ist schlechter von der Refresh Rate und von allem, was sie gemacht haben. Also das ist so das Feature, das ich gerne hätte. Also warum ich warum ich Catalina für mich jetzt persönlich doch ganz nett finde. Und natürlich die Catalyst-Anwendungen, also für alle, die es nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, das ist die UI-Kit-Anwendungen direkt auf dem Mac kompilieren und benutzen können. Und da gibt es halt jetzt ein paar, und ich will die halt auch sehen. Und meine eigenen Apps, die ich so für mich selbst geschrieben habe, ist auch ganz schön, wenn die auf dem Mac laufen können. Ihr habt da so ein bisschen Spielereien. Und das ist eigentlich ganz nett, dass die da laufen. So, und das hätte ich als Feature schon auch gerne. So. Aber ich würde noch ein bisschen Abstand von nehmen. Ja. Ja. Tja. Ansonsten haben wir, glaube ich, zu Catalina gerade akut keine weiteren Dinge zu sagen, oder? Ich denke nicht. Nee, das werden wir dann mit der Zeit machen. Ja, denke ich auch. Dann kommen wir mal zu dem Gerüchteblock. Und zwar hier angeblich will Apple jetzt doch ein neues iPhone SE machen. Zumindest sagen das seltsame Analysten. Und zwar im ersten Quartal 2020. Soll es ein iPhone SE 2 im iPhone 8 Design geben mit einem A13 Prozessor. Mit einem A13. Und wir sind im Moment bei? Ich glaube A13, oder? Oder ist, du fragst mich Sachen. Ja, ich guck mal kurz. Die Tech-Specs bei dem 11 haben wir nämlich einen A13 auch, ja, wirklich. Ja. Ernsthaft? Schon mit einem, also mit der vollen Leistung in dem kleinen Package, nur schlechtere Kamera und heieiei, Höllenmaschine wäre das, wenn es die gibt. Wahrscheinlich ein bisschen weniger Cores oder so trotzdem. Weniger Cores, weniger LCD, was auch immer. Und hat damit Touch-ID wahrscheinlich auch. Aber Tja. Mit Touch-ID in dem Formfaktor? Geil. Ne, haben wir eh schon gehabt. Nee, ja. Haben wir eh schon. Das 5S hatte das ja auch schon. Das ich meine, also ja du kannst ja im Moment auch noch das iPhone 8 kaufen. So. Mhm. Und das iPhone 8 da quasi rauszunehmen, dann aus dem Line-up und durch ein SE zu ersetzen, das kann man sich ja schon vorstellen. Ach, meinst du, dass es wirklich das iPhone 8 ersetzen wird? Ich denke schon. Die zwei Telefon, aber die große Größe gibt es dann auch nicht mehr in Luft. Unklar. Weil dann könntest du halt so für den gleichen Preis, wo du jetzt das 8er verkaufst, irgendwie das SE2 verkaufen. Ja. Das würde auch zu dem Preis vom alten SE passen. Mhm. Gibt es eigentlich noch iPod Touches? Ja, es gibt diesen einen iPod Touch noch. Also keine iPods Touch mehr, sondern nur noch iPod Touches. Genau. Ja. Den gibt's und der hat nämlich keinen A13. Der hat einen, der wurde vor 2 Jahren geupdatet oder so. Moment. Weil das ist ja sozusagen das Gerät drunter dann noch. Genau, das ist so das, wahrscheinlich das minimale Performance-Gerät, das man sich so aneignen sollte, wenn man im entwickelt. A10 hat er nämlich nur. Wow. Ja, das ist so das. Es ist ein interessantes Entwicklergerät, so das in kleinen zu haben, nur mal damit man weiß, was da noch Sache ist. Ja. Weil interessanterweise möchte ich mal meinen, dass man die Screen, also die Auflösung zum Beispiel auch nicht mehr unterstützen würde und das nicht mehr die Homebutton lässt, iPhones, aber die gibt es ja alle noch. Also das iPhone 8 gibt es ja noch. Ja. Es ist zwar größer, aber auf dem iPhone 8 kann man den Display-Zoom anmachen. Und dann hat man praktisch die alte Auflösung auch, darf man auch Stimmt. nicht vergessen. Auf dem iPad hat man die Auflösung auch noch, so hat man sogar noch die alte iPhone 4 Auflösung, wenn man den Kompatibilitätsmodus macht. Ei. Aber der beim iPad ja rausgeflogen ist, wollten die ihn rauswerfen? Ich weiß es nicht so ganz. Es ist auf alle Fälle, also wenn man was machen will, was auf allen aktuell verkauften iOS-Geräten läuft, hat man schon eine Stange Qualitätssicherung am Start. Ja. Nun ja, das zweite Gerüchtethema ist, es ist in einer Beta, ich glaube in der 13.2 Beta, ja, ist ein Bild und eine Animation aufgetaucht, die darauf schließen lässt, dass die nächsten AirPods Noise Cancellation können und anders aussehen als die aktuellen AirPods. Also nicht mehr Noise Edition AirPods, so wie sie jetzt sind. Habt ihr auch immer dieses Klopfen, das so klingt, wenn ihr mit anderen Leuten mit AirPods telefoniert, als würde ein Zug vorbeifahren, egal ob ein Zug vorbeifährt oder nicht? Nein. Also das finde ich interessant. Okay, vielleicht liegt das einfach an meinen AirPods, obwohl die von Agger verhalten sich genauso. Das macht dann tutum, tutum, tutum, tutum. Einfach so, Echt? Irgendwann, zwischendrin. Okay. Also, ja. Telefoniert die Mikros sind sehr schlecht. Die AirPods sind toll zum Sachen hören, finde ich. Hm. Aber nicht zum Sachen aufnehmen. Es ist erstaunlich unterschiedlich, meine Experience mit dem. Also ich habe schon telefoniert mit Leuten mit AirPods, da war das Glas klar und super. Ja. Also zum Beispiel mit Michael in den Straßen von San Francisco mit viel Wind. So. Und man hat trotzdem mit ihm gut quatschen können. Darauf sind sie halt optimiert, ja. Ja. Aber ernsthaft, geile Qualität, aber dann hatte ich auch schon mal so echt unterirdische Erfahrungen, auch von meinen Gegenüber, die gesagt haben, wo telefonierst du denn, wo ich dann wirklich wieder die AirPods rausnehme und mir das Telefon ans Ohr halte. So, weil man kriegt ja selber sogar überhaupt keine Qualitätskontrolle hin, ob das jetzt irgendwie gut ist oder nicht. Ja. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, hast du die erste Generation oder die zweite Generation AirPods? Ich habe die erste, Aga hat die zweite, aber tut sich nichts. Es tut sich nichts. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ihr aus denselben Orten telefoniert, dass halt das Noise Cancellation failt auf eine selbe Art und Weise auf irgendeine Geräuschkulisse, die bei euch so rumliegt. Ja, oder dass halt irgendwas reinstrahlt. Das gute alte Auf jeden Fall, es ist sehr seltsam, weil es sind wirklich so komische Störgeräusche, die nicht wirklich da sind und sehr, sehr unangenehm. Ich habe ja aber auch immer noch das Problem, dass an manchen Ampeln, egal welche Bluetooth-Kopfhörer ich aufhabe, die Bluetooth-Kopfhörer die Verbindung verlieren. Und zwar nur, wenn ich an der Fußgängerampel stehe. Cool. Oh mein Gott, Martin, wie toll wäre es, wenn die Fußgängerampeln dir die das Signal vorlesen. Also ich finde diese Geräte ja trotzdem jetzt toll. Gehen. So? Ja? Die sind super. Die AirPods, keine Frage, aber ich hatte halt so diese habe ich noch nicht erzählt, glaube ich, aber so bin immer, auf wie ich noch im Ample Campus gearbeitet habe, bin ich da praktisch vom Bus ausgestiegen, musste ich über die Straße von gegenüber und dann zum Campus reinlaufen und in der Stelle von Vor dem Apple Campus zum Apple Campus habe ich immer einen Aussetzer gehabt und ich habe einen Bug gefeilt und reported und da haben sie mir halt irgendwann mal gesagt, der Bluetooth und der ist rechts in meiner Hosentasche, das Telefon ist links, das Telefon ist links in der Hosentasche, der Bluetooth-Kopfhörer rechts, da können sie leider nichts machen. Also hatte ich halt irgendwie so einen Spacko am Start. Also so ist es dann auch nicht, aber es gibt trotzdem wirklich so Aussetzer, die sind auch immer dann geblieben. Also diese Bluetooth-Geschichte, dass die überhaupt so funktioniert, wie es denn funktioniert, ist eh ein Wunder. Mit der Einstellung bin ich da rausgegangen. Und ja, das wird, wenn du in einer komischen Umgebung bist, wo was passiert, dann passiert halt leider was. Ich bin nach wie vor aber auch positiv fasziniert, dass wenn ich jetzt zum Supermarkt gehe oder so und dann die Dinger drin habe und es wimmelt um mich von Leuten oder auch im Apple Store selber, dass das immer noch funktioniert. Also ich habe auch in Situationen, wo wirklich die Bluetooth-Hölle um mich rum sein muss, funktioniert es dann trotzdem auf einmal wieder gut. Ja. Spannend. Naja, aber die neuen AirPods, die sehen so ein bisschen stumpier aus. Also haben kürzere Stängel sozusagen. Dafür haben sie halt vorne so einen Pnöppel, den man sich ins Ohr steckt. Und die sind insgesamt ein bisschen dicker. Aber die große Frage ist, was canceln sie denn jetzt raus? Also ich muss in der Praxis wirklich sagen, ich habe eigentlich so 90% der Zeit nur einen drin und wechsle die immer. Dann ist natürlich Noise Cancelling ein bisschen verschwendet, albern, oder? Ja. Ich habe aber oft auch genau deswegen nur einen drin, weil ich nicht die Umgebung um mich herum komplett verlieren will. Ja, geht mir auch so. Also ich habe Angst vor welchen, die noch mehr Noise canceln, ganz ehrlich. Nee, aber das ist ja auch ein Feature, das kannst du an- und ausschalten wohl. Also das ist der sogenannte Focus-Mode. Und nun ja, mal sehen. Wobei natürlich so, wenn die so ein Gumminöppchen vorne dran haben mit verschiedenen Passformen, dann dichten die schon an sich mehr ab und schotten dich mehr ab von der Außenwelt. Ich mag das auch nicht so gerne. Also ich bin jetzt so mit dieser Hartschale im Moment eigentlich sehr zufrieden, wie sie ist. Also ich bin mal gespannt. Ich finde die auch, also wenn die Teile wirklich das komplette Case sind, dann finde ich ganz interessant daran, dass es kompakter ist, was ich ganz gut finde. Aber so im Moment sieht es auch irre hässlich aus. Aber so, mein Gott, man hat sich an die jetzigen auch gewöhnt. Ich glaube, das ist nicht wirklich schlimmer. Es ist halt einfach ein bisschen kompakter und das kann man schon machen. Ja. Ja. Also wenn ihr wirklich auf offene Ohren steht, dann kann ich ja immer noch die auch schon mal in der Sendung vorgestellten irgendwie Tracks Bone Conduction Dinger empfehlen. Gerade für Podcasts oder so ist das echt super. Weil dann hat man halt gar nichts in den Ohren und hört trotzdem seinen Podcast. Ja, ich habe auch so Bone Conductions hier, die verwende ich aber irgendwie aus Gründen nicht. Mag ich dann nicht so. Also die sind ja immer dann auch so ein Umhängeteile, oder? Nee, das ist so ein Hinterkopfbogen. Genau. Ja. Ja. Also das, ich meine, habe ich auch mehr Zeug drumherum. Ich habe gern nur so diesen einen Schnüssel da drin. Das passt dann. Aber sie sind natürlich ein Leak. Also ich finde, Bone Conducting muss man mal erlebt haben, wenn man es noch nicht erlebt hat, weil es einfach irgendwie ist es irre, dass die Ohren frei sind, aber man hört Dinge. Also es ist so ein bisschen schräg. Und die gibt es auch so als kleine Boxen, die man dann irgendwie so eben auf Tische oder sowas stellen kann, damit die dann Sound machen. Nur dann, wenn man sie auf Tische stellt, die sind auch ganz nett. Und die kann man sich halt auch an den Körper halten. Und das ist auch irre von der, also rein von, was halt diese Vibrationsübertragung passiert. Also die haben dann im Endeffekt so eine flache Metallfläche, die man irgendwo ranhalten kann. Und dann bringen sie das Material in Schwingung, wo du es dann ranhältst. Ja, die super. Kann man auch schön ans Fenster tun dann und so. Genau, so ans Fenster ist großartig. Und für, also Bekannte von mir haben, denen habe ich das Ding dann auch gegeben, die haben Hörgeschädigte in dem Bekanntenkreis und für die ist es großartig, ja, weil du hast halt so, du spürst es halt dann, ja, so, das ist auch schön, ja. Ja, mal sehen, was die neuen AirPods dann bringen, wahrscheinlich auch alles erst im Frühling, wie irgendwie alles bei Apple gerade, aber dazu kommen wir noch. Zwischendurch haben wir noch schnell eine Meldung, die so ein bisschen Obskuritäten, Absurditäten wert hat, nämlich es gibt jetzt den Alt-Store. Ja, ist es nicht großartig? Hast du den Altstore, wie weit bist du denn? Du hast dir das wirklich angeguckt, weil ich habe mir es nur angehört, weil da war ja, der Entwickler von Altstore war bei, wie heißt es denn? Bei Swift, bei Sandell und so, glaube ich. Genau. So in der Ecke. Hacking with Care oder so. Ich weiß nicht mehr, ich habe vergessen, wie heißt. Und da habe ich es mir angehört, weil ich halt wissen wollte, wie es denn funktioniert, aber ich habe mich nicht getraut, das zu installieren. Na, ich habe halt dafür eine Apple-ID verwendet, die ich nicht brauche. Und es funktioniert halt im Wesentlichen so, um das mal auch kurz zu skizzieren, dass du dir eine App installierst auf deinen Mac und die übernimmt dann so ein bisschen die Funktion, also kurz anders anfangen. Apple erlaubt ja mittlerweile jedem, sich Sachen aufs eigene Telefon drauf zu bauen, um eben fürs iPhone entwickeln zu können. Also da braucht man keine Entwicklerlizenz mehr für. Und diese Lücke oder diese Möglichkeit nutzt halt irgendwie diese App auf dem Mac dann aus, um mit deiner Apple-ID halt diese Apps zu signieren und dann zu bereitzustellen. Und dann laufen die halt für 7 Tage auf deinem Telefon und dass die App versucht halt irgendwie in regelmäßigen Abständen das nochmal neu zu signieren und weiterhin, also die nächsten 7 Tage irgendwie laufen zu lassen. Ist es nur 7 Tage? Ich dachte, es wäre so ein Monat oder so. Im konkreten Fall sind es 7 Tage. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Einschränkung von diesem Alt Store ist oder ob das grundsätzlich so ist, dass ohne Entwicklerprogramm es nur 7 Tage sind, aber das ist auf jeden Fall die Geschichte. Wegen ohne Entwicklerprogramm, genau. Wahrscheinlich. Aber das hat auch da, also es geht wirklich über die offiziellen APIs, wie du das auch machen könntest. Aber du brauchst eine Apple-ID. Genau. Und man braucht halt nicht mehr die $100 ausgeben für einen Entwickler-Account. Und deshalb geht's praktisch für alle Leute, die eine Apple-ID haben, grundsätzlich. Wobei, da kommt ja schon mal hinten dran, was ja natürlich passiert ist, dass diese App, dieser Alt-Store, die Infrastruktur nutzt und bei Apple natürlich anfragen muss. Ja. So. Also es ist ja nicht so, dass er das einfach für immer kann, sondern der fragt bei Apple und will dann was bauen und will dann was aufs Telefon machen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie Apple da auch dagegen sein kann in Zukunft. Ja, also man könnte sich da durchaus auch vorstellen, dass es halt dann nicht mehr geht, dass man ohne Entwicklerprogramm aufs Telefon bauen kann, was schade wäre. Ja, genau. Ja, aber hoffe, das ist jetzt wirklich passiert. Ja, das ist jetzt released worden so und released worden mit einer App, oder? Von genau. Demselben. In diesem Altstore ist genau eine App, die auch von dem Menschen ist, der den Altstore gemacht hat. Also es ist auch im Prinzip eigentlich andersrum. Wird ein Schuh draus. Er wollte halt diese App distributen. Die ist ein Emulator und Delta heißt er. Und weil er eben dafür diesen Mechanismus bauen wollte, um halt die distributen zu können außerhalb des App Stores, hat er diesen Alt Store gebaut und jetzt ist das halt der Aufhänger für das Ganze. Und der Emulator funktioniert gut. Also ich habe da irgendwie auch schon Super Mario 64 drauf gespielt und das ist extrem flüssig und alles gut. Und ja, aber den kann man sich auch einfach so mit per Source aufs eigene Phone bauen ohne Alt Store. Ist alles Open Source im Zweifel. Ja. Und das ist so die Vorstufe, wie er dann auch andere Leute dann hier mit ins Boot ziehen will, die das dann auch, um Zeug zu installieren. Und ist da sehr enthusiastisch. Ich glaube, das wird alles ziemlich schnell abgeschossen werden, wenn ich ehrlich bin. Ja, also. Also wenn es populär wird, wird es abgeschossen. Ja. Wenn es nicht populär wird, dann maintain das auch nicht lang genug, damit es Spaß macht, glaube ich. Genau. So. Also wenn ihr das mal als Novelty ausprobieren wollt, seid gewarnt, dass Apple durchaus auch bekannt dafür ist, dann nicht so schicke Sanktionen auch gegenüber den Accounts dann zu machen, die sowas benutzen. Also legt euch auf jeden Fall eine extra Apple-ID dafür an, ja. Ja, also gerade wenn ihr in irgendeiner Form auf Entwicklung auch angewiesen seid. Ja. Also jetzt nicht mit eurem Haupt-Developer-Account, also ich habe das zum Beispiel, wollte das dann für mich nicht machen, weil sonst wird vielleicht dich anders sanktioniert, habe ich ja auch keine Lust drauf. Mhm. Vielleicht ist es aber auch zu irrelevant an der Stelle. Wir werden sehen, je lückiger das ist. Also es ist interessant, aber auch nachdem ich den Podcast gehört habe, habe ich mir gedacht, ah ja, okay, du verbringst dein Leben damit jetzt. Das ist jetzt nicht so. Also die Jailbreaker verstehe ich dann noch. Also dieses, ich kriege meinen Emulator nicht in den Store und dann mache ich mir Infrastruktur, damit irgendwie alle Leute sich Zeug installieren können. Das ist eine Lücke, die wird irgendwie geschlossen, glaube ich. So oder so, mit entweder Vita-RAM oder einfach geht halt dann nicht mehr. Im Zweifel ist es wahrscheinlich so, dass alle Entwickler ein bisschen einen Nachteil davon haben, weil man halt weniger easy Sachen machen kann. Ich glaube, das wird wahrscheinlich. Ich fände es halt schön, wenn die individuell geschlossen wird. Indem sie halt zum Beispiel seine Lizenz revoken. Ja, das hilft ja nichts. Er nimmt ja deine Lizenz. Ja. So. Also das ist ja egal, ob der das, also die App, die auf der Mac läuft, lädt sich beim Apple-Portal das Zeug runter und benutzt die Apple-Frameworks, um direkt mit den Geräten zu sprechen und da was drauf zu installieren, auf deinen Geräten. So. Und da nutzt es die API, die auch Xcode und Co. verwenden, die weiß ich gar nicht, wie offen die ist. Nicht sehr, aber halt auch Reverse Engineer war, denke ich. Ja. Tja, mal sehen, was da passiert. Wahrscheinlich nichts Gutes. Kommen wir weiter zu mehr Gerüchten und zwar, Gerüchte nicht wirklich, eine Ankündigung. Wir erinnern uns dunkel daran, dass ja irgendwie angekündigt war, dass iCloud Folder Sharing kommen soll, zusammen mit Catalina und zusammen mit iOS 13. Und das hat man jetzt auch weiter verschoben, nämlich auf den Frühling. Hey. Ja, und was Frühling heißt, ist halt wirklich das Frühlingsrelease normalerweise bei Apple. Das ist so das nächste größere, das halt frühestens Anfang April kommt normalerweise oder Ende März. So und normalerweise halt für Education so ein Faktor war. Also da kamen so Sachen wie Multi-User für Education kamen da mal in den letzten Jahren. Also das ist so ein größeres, das ist praktisch so die andere Hälfte. Teilweise gab es ja da auch koinzidierend dann die Education-Events. Ja. Ja. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt mit iCloud nicht so, das ist mir, ich fand das schon ganz nett. Ja, nett wäre es schon. Also auch, um von Dropbox so ein bisschen wegzukommen, aber. Ja, aber gerade letztens, ich habe bei Dropbox jetzt einfach auf der Webseite dann alte Files, die wir gelöscht haben, nochmal hochgeholt, um mal was zu kontrollieren. Und es ging halt einfach. Bei iCloud ist es halt weg. Ja. So, also. Das ist das Absurdeste. Also diese iCloud-Geschichte und Time Machine ist ja auch so disjunktes Feature-Set. Absurd, oder? Ja. Also ich bin da extrem skeptisch. Ich finde es ganz okay, dass man diesen iCloud-Folder hat, wo man einfach Zeug reinballern kann und der ist da irgendwie. Aber ich vertraue dem. Also das ist mir zu spooky. Zu spooky, zu einfach sind da Dinge einfach mal kaputt. Tja, also wir warten auf den Frühling auch wahrscheinlich, und das ist jetzt wieder ein Gerücht, in Sachen iPad und MacBook Pro. Da war ja gerüchtet, dass es neue iPad Pros und ein neues MacBook Pro mit 16 Zoll geben soll für ein Oktober-Event. Aber dieser Oktober-Event scheint sich auf den Frühling auch zu verschieben. So viel Angst hat mir der Dom gemacht. Ich mich so geschimpft, dass ich mir einen Rechner geholt habe. Und jetzt bin ich froh. Tja. Wenigstens muss ich dann kein Geld für ein iPad ausgeben. Ich bin ja ganz, also je später, umso besser. Aber was mich ein bisschen, also ich frage mich ein bisschen, wieso beim iPad, oder? Also. Tja. Weil sie gemeinsam den Event machen wollen? Also erstens, weil wir gemeinsam neben dem Event machen wahrscheinlich. Zweitens ist vielleicht iPadOS auch irgendwie einfach noch nicht stabil genug. Keine Ahnung, weiß nicht. Vielleicht wollen sie sich einfach ein bisschen mehr Zeit geben für alles. Ja, seltsamer Move. Normalerweise ist vor Weihnachtsgeschäft wegnehmen lassen, tun sie sich normalerweise nicht bei sowas. Also beim MacBook könnte es sein, dass es verschoben worden ist und deshalb gibt es kein Event. Aber ich glaube, beim iPad würde ich jetzt nur mit so einer inkrementellen Update rechnen. Gerüchtet wird ja, dass da eine Time-of-Flight-Kamera drin ist. Und wenn sie damit auch Entwicklungsprobleme haben, wie mit allem anderen, dann ist vielleicht ganz gut, wenn sie warten. Keine Ahnung. Vielleicht, ja. Naja. Da spare ich mir dieses Jahr ein bisschen Geld, ist auch nicht schlecht. Weil ich müsste sonst nämlich so ein Home-Button-less iPad mal haben. Naja, aber dafür kannst du dir jetzt direkt bei Apple auch einen Xbox One S-Controller kaufen. Den verkaufen die nämlich jetzt in ihrem Online-Store. Okay. Was interessant ist, keine Sicht vom DualShock. Der ist relativ teuer. Ich meine, der Xbox S ist ja auch der bessere Fit, weil dann stimmen nämlich die Bezeichnungen. Beim DualShock stimmen die Bezeichnungen nicht. Ja. Übrigens, alle, die sich wundern, dass ihr Xbox One Controller nicht mit iOS funktioniert, es funktioniert nur der Xbox One S Controller. Was ist denn der Unterschied? Ich bin noch kein Xbox-Mensch. Ja, das sind zwei unterschiedliche Controller und der eine kann ordentliches Bluetooth und der andere nicht. Dann ist der S einfach der neuere. S ist der neuere. Oder? Aber das ist schon der Standard-Controller. Ja. Okay, gut. Also der neuere Standard-Controller so jetzt. Ich müsste das nochmal ausprobieren. Ich habe ja so eine alte Xbox geerbt, aber ohne Controller interessanterweise. Insofern, ich habe mir so einen Elite-Controller gekauft, der kann das hoffentlich auch. Ja. Also ich habe auf jeden Fall hier noch einen Xbox Wireless-Controller rumliegen, der das nicht kann und der aber auch eigentlich von der Xbox, also der jetzt kein 360-Controller ist, sondern halt so aussieht wie der aktuelle, aber halt einfach noch nicht. Eine Geschichte, die ich immer... die ich immer noch relativ albern finde, ist, dass die noch mit Batterien benutzt werden, betrieben werden. Ja. Also das hätte man sich jetzt auch sparen können an der Stelle, aber so, das ist ein Nachteil. Aber wie gesagt, die Knöpfe funktionieren wenigstens. Ja, X, Y, A, B haben dieselbe Farbe und dieselbe Positionierung, wie sie denn auch im Onscreen haben in den Spielen, was jetzt man nicht sagen könnte für einen Bluetooth-Controller so, der noch die Nintendo-Systematik benutzt, oder bei dem PlayStation-Controller muss man auch irgendwie übersetzen, dass halt das Dreieck das Y ist und das Viereck das X und Kreis und X weiß ich gar nicht auswendig. Also eigentlich gibt die API das aber her, dass du die richtigen Glyphs bekommst, wenn du danach fragst. Genau, und normale Computerspiele, also PC- und Mac-Spiele machen das ja auch. Also. Ja. Okay, Marcel, hast du das schon gesehen? Ich habe noch überhaupt keine Glyphs gesehen. Aber du hast ja den gespielt mit dem Controller und bitte? Aber du hast den den PlayStation-Controller benutzt. Also zum Beispiel Sayonara habe ich gespielt, aber da weiß ich es jetzt gerade gar nicht mehr, ob das da ist es ja, weil das war bloß eine Taste. Ja. Ob das jetzt die richtige. Wow. Okay, ich muss mal den Gungeon verwenden. Vielleicht empfehle ich euch Scheiße, weil wenn das nicht der Fall ist und die Spiele das ordentlich machen, TM, dann ist natürlich eigentlich der PlayStation-Controller zu befürworten, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist dann sehr persönlich, aber ich bin auch eher PlayStation-Controller-Mensch, aber es gibt auch Leute, die schwören auf den Xbox-Controller. Ich glaube auch, ein Rat dazu, also weiß ich nicht, wenn ihr noch keinen habt, sich dann einen zu kaufen, ja, dann kann man vielleicht jetzt auch auf die nächste nächste Konsolengeneration warten. Oh, jetzt kommt das jetzt hoch. Welch Übergang. Obwohl das ja nicht ganz stimmt. Ja. Ja, dann machen wir doch das noch ganz kurz. Ja. Schieben wir das doch jetzt. Sony in seiner umfassenden Weisheit hat entschieden, dass sie keine Pressekonferenzen mehr machen oder so, sondern einfach ein Wired-Interview geben. Ja. Mit einem Bezahlartikel, der hinter einer Bezahlschranke steht. Irgendwie habe ich es aber dann trotzdem gelesen. Ich weiß gar nicht, warum. War denn hinter einer Bezahlschranke? Man hat noch so und so viele Artikel frei dieses Monat. Ich habe noch drei. Ah, okay. Ja, ich gelange übrigens diesen Monat hart an die Grenzen dieser Freiartikel, weil so viel Trump-Zeug zu lesen gibt, dass ich bei allen amerikanischen Medien die Freiartikel schon aufgebraucht habe. Meistens kannst du mit Reader-Mode dann ja doch den Artikel lesen. Ja. Ja, genau. Also, PlayStation 5 kommt 2020, wer hätte es gedacht? Und heißt PlayStation 5. Das heißt auch noch. PlayStation 5. Ja. Und zwar Holidays, also spät im Jahr. Es gibt ein paar Neuigkeiten, und zwar hauptsächlich erstens das Raytracing wird Hardware beschleunigt sein. Da gab es Spekulationen, ob das eine reine Softwarelösung sein wird. Und es gibt Neuigkeiten, was die Controller angeht, deswegen der Übergang. Und zwar, dritte Controller, also eine neue Controller-Generation, neuer Anschluss. Diesmal ist es dann USB-C. Finde ich außerdem auch passend. Außerdem ist passend, aber ist insofern, halt schon wieder ein anderes. Aber klar, natürlich muss man da immer auch mit der Zeit gehen. Sind ja schon wieder 5 Jahre rum. Was noch kommt, ist wohl die Widerstände der Sticks werden vom Spiel einstellbar sein, sodass du verschiedene Oberflächen und Sachen simulieren kannst, was ich so eine schöne Sache finde. Force Feedback sozusagen. Genau, und Haptic Feedback wird auch aufgemotzt, wahrscheinlich ein bisschen Richtung Switch, bloß mit dem Power-Motor, sodass du es auch spürst. Weil der Switch ist halt so schade, dass in dem Modus, in dem du normalerweise Mobile spielst, halt nichts mehr mitkriegst von dem ganzen Gerumble. Ich bin da ein ganz, ganz großer Fan davon, von diesen Ankündigungen, weil ich schon finde, dass das Feedback am Controller viel ausmacht, was so eine Spielerfahrung angeht. Also alleine so ein Journey ohne Feedback zu spielen, ist halt schon ein bisschen lauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch. Es hat ja so bei der PlayStation so dieses dunkle Zeitalter gegeben von der PlayStation 3, glaube ich, am Anfang, wo kein Rumble drin war. aus Patentgründen, glaube ich, oder so. Und das war schon auch echt bescheuert, nachdem sie mit DualShock ordentlich Rumble hatten und dann gar nichts mehr. Und jetzt in die andere Richtung zu gehen, ordentlich nochmal, finde ich gut. Was ich nochmal fragen wollte, Marcel, bist du dir sicher, dass die Sticks auch Widerstand haben? Weil ich habe das jetzt nur für die Triggertasten mitbekommen, was ja auch schon mal schön wäre. Das kann gut sein, dass ich es verwechselt habe. Aber die Sticks fände ich auch nett, wenn die auch ein bisschen Widerstand bekommen könnten. Aber die Triggertasten alleine, muss ich sagen, ist für mich immer noch so ein großartiges Ding von der GameCube, weil die GameCube hatte nämlich die Triggertaste und hat zum Schluss nochmal so einen Klack gehabt. So, da gab praktisch einen sehr weiten analogen Bereich und zum Schluss nochmal so einen Abzugsklack eher so. So ähnlich wie beim Autofahren, so der Turbo-Ding, wenn man bei Automatik durchdrückt oder also ganz deutlich spürbarer Moment. Und das macht so viel besser, auch wenn man bei Rennspielen und so weiter meistens sowieso immer Vollgas gibt und so. Also da gibt es ja nicht so viel Variation. Es ist trotzdem so, das fühlt sich so viel besser an. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt wirklich so, wenn ich jetzt Pfeil und Bogen schieße, meine Triggertasten dann auch mir Widerstand liefern mit der Zeit, wenn ich ein bisschen angestrengt bin und das ganze Ding dann noch so ein wirklich ordentliches Force-Feedback-Rumble-Feature hat. Also das ist für meine Begriffe auch genau die richtige Entscheidung und ich brenne jetzt schon drauf, irgendwas damit zu spielen. So. Ja. Es gibt noch ein ungelöstes Ding am Controller. Ich weiß nicht, ob ihr das erratet, was ich meine. Ich hoffe, dass sich auch mal irgendwer dem annimmt. Und zwar ist das die L3 und die R3-Taste. Ja. Also die Sticks kann man ja noch so reindrücken. Und ich merke es halt bei Control, ich hasse es, wenn ich beim Rennen diesen... Vielleicht ist mein Controller einfach schlecht, den ich da habe und schon lidiert, aber dieses ständige verkrampfte Reindrücken von diesem Stick, bloß damit ich ein bisschen rennen kann, und das Feedback ist auch so schlecht, zumindest beim PlayStation-Controller, ob der jetzt reingedrückt ist oder nicht, da würde ich mir echt noch eine Lösung wünschen. Also dummerweise haben sie diesen Knopf ja mal eingeführt und den haben sie jetzt alle irgendwie und bei den Gamern ist es irgendwie klar, dass es den gibt. Ich finde den aber auch, also wie gesagt, bei Overwatch musste ich mir den umlegen auch, weil ich da ab und zu einfach mit Verkrampftheit das auslöse und dann habe ich halt dann schieße ich nicht, sondern hau ich drauf, das bin dann tot, ist auch blöd, weil entspannter spielen kann ich nicht, wenn ich ein bisschen anspanne. Was ich dir aber noch sagen wollte, Marcel, zu der Control, wir hatten da ja in dieser Folge drüber gesprochen, vielleicht haben die anderen das auch nicht gehört, aber bei Control ist es so, wenn man den linken Stick reindrückt, dann läuft sie. Und die Geschichte ist die, man muss nur einmal drücken und dann laufen, aber dann muss man halt laufen. Ja, solange man läuft, läuft man. Das heißt, du musst nicht gedrückt halten zum Laufen, sondern du musst nur aktivieren, dass du läufst mit draufdrücken. Ich habe es dann nochmal ausprobiert dann danach. So war das. Das ist praktisch so eine Mischung. Ja. Geht auch, wenn du gedrückt hältst, aber dann verkrampfst du natürlich noch mehr, als wenn du nur einmal drückst und weiterläufst. Ja. Tja, aber Wahnsinn. Blöd. Ja. Also schwierig, vor allem ich krieg dann halt auch Schwielen am Daumen bei der ganzen Geschichte. Musst du auch mit der Dreamcast trainieren. Liegt bei Control auch ein bisschen daran. Ich habe jetzt diesen einen Kampf noch 500 Mal gemacht, bin immer gestorben und dann habe ich gemerkt, oh, ich kann einfach in dem Raum hinten außen rumlaufen und von der anderen Seite angreifen und dann habe ich es gleich geschafft gehabt. Ja, also da lohnt sich's manchmal auch eine andere Strategie zu wählen, um zu gewinnen. Naja. Tja. Also PlayStation 5 wird erst Ende des Jahres kommen. Bin gespannt, was Microsoft dann macht auf der anderen Seite. Ja, hardware-technisch ja relativ Ähnliches, also zumindest was die CPU und die GPU-Plattform angeht. Aber ich denke, die Differenzierung wird dann hauptsächlich halt in Controllern und anderem Gedöns passieren. Ach ja, ein Titbit gibt es noch, und zwar Bluepoint. Die haben ja Shadow of the Colossus geportet und auch die Uncharted-Reihe aufgemotzt für die PlayStation 4, haben wohl ein Spiel in Planung für den Launch und man gerüchtet, dass das Demon's Souls sein sollte. Oh. Als Remake. Oh, okay. Ich bin interessiert. Ja, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Weihnachten 2020, das ist noch lange hin. Kommen wir erstmal zu der politischen Tagesgeschehen und da fangen wir an mit dem Hongkong-Block und mit Apple und dem Hongkong-Block. Apple ist natürlich mal wieder aufgefallen durch ein Sperren einer App, die Demonstranten in Hongkong benutzen, und zu Recht kritisiert dafür. Ja, und dann mit so einer Wischiwaschi-Erklärung, das könnte irgendwelche Polizisten gefährden, die App sie dann rauszunehmen. Er kriegt also gerade viel Backlash, Apple, und wahrscheinlich auch zu Recht. Das Problem ist halt, dass sich Apple von China sehr, sehr abhängig gemacht hat und man ja auch von der Politik nichts erwarten kann, dass die Unternehmen dazu angehalten werden, mal ein bisschen auf die Menschenrechte zu gucken. Das ist ja nicht so wichtig. Ich denke, Apple und unser ganzes Wirtschaftssystem ist abhängig von China und dementsprechend haben wir da zunehmend Probleme. Unter anderem auch Blizzard. Bei Blizzard war das noch ein bisschen stärker in der Presse tatsächlich. Da war nämlich Folgendes, da gab es ein, oder gibt es glaube ich aktuell immer noch ein ein Hearthstone-Turnier. Und einer der Spieler namens Blitzchung hat am Ende seines Spiels, also er hat interviewt worden von den Castern, und dann haben sich die Caster irgendwie weggeduckt und gesagt, okay, sag, was du sagen willst, weil die wussten offensichtlich schon Bescheid, was jetzt passiert. Und die haben sich dann quasi aus der Kamera weggeduckt. Man sieht dann so zwei Gamer-Chairs irgendwie, die leer da sind. Und dann setzt sich Blitzchung eine Gasmaske auf und sagt hier irgendwie, er unterstützt die Demos in Hongkong und Revolution in Our Time und so. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass Blizzard ihn aus dem Turnier rausgeworfen hat und für ein Jahr in was professionelles Hearthstone angeht gesperrt hat und ihm auch noch alle bisherigen Gewinne gestrichen hat. Weil es wohl in den Regeln dieses Turniers gibt es eine Stelle, die verbietet, dass man Statements macht, die einen Teil der Öffentlichkeit offenden oder sonst wie schlecht auf Blizzard zurückwerfen können. Und Blizzard darf das alleine entscheiden, was das ist. Und Blizzard hat an der Stelle gesagt, nee, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, dazu muss man auch wissen, dass Tencent, der größte Spiele Publisher, Hersteller, keine Ahnung, in China, auch Anteile an Blizzard besitzt. Ja, wobei, also da weiß man noch nicht. Nicht so viel. Ja. Nicht so viel. Es ist auch durchaus möglich, dass das keine Rolle spielt. Die Sache ist halt die, dass Blizzard sich bis heute noch nicht geäußert hat dazu, oder? Nee, bei Blizzard schweigt man. Es gab dann auch einen Walkout von ein paar Blizzard-Employees, die dann bei Blizzard vorne rausgelaufen sind. Und da steht so eine Org-Statue mit so diversen Values of the Company als Plaketten. Und dann haben sie halt irgendwie Every Voice Matters haben sie überklebt als Plakette. Ja. Aber zu dem Tencent-Geschichte, Riot Games gehört ja zu 100% Tencent, also die Macher von League of Legends. Und die haben im Zuge jetzt dieser ganzen Kontroverse gesagt, dass sie dahingehend nichts zensieren werden. Insofern scheint es da von Tencent zumindest nicht direkt einen Druck zu geben. Ja, eigentlich noch krasser. Naja. Es ist erstaunlich, dass es überhaupt einen Backlash gibt. Ich meine, die Gamer-Szene ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass besonders politisch korrekt zu sein. Ja. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es halt auch noch um Kommunismus geht. Ja, das passt irgendwie auch einfach gut gerade so irgendwie. Da könnte man, ja, es ist schwierige Situation, aber Blizzard zu Recht in der Kritik, und es ist jetzt auch eine interessante Situation für Blizzard auf jeden Fall, weil in 3 Wochen ist ja BlizzCon. Und wenn man sich bis dahin nicht geäußert hat, dann muss man sich spätestens dort äußern, sonst gibt es auf der BlizzCon wahrscheinlich so ein bisschen Probleme. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Werden wir tun. Dann kommen wir zu dem Blog, wo wir über Spiele sprechen, die auf neue Plattformen oder überhaupt irgendwann rauskommen bald. Da haben wir nämlich 3 Stück. Fangen wir an mit Outer Wilds. Ja, Outer Wilds kommt endlich, nämlich jetzt schon nach einem halben Jahr, auf die PlayStation 4, und zwar am 15.10. Und Dom muss mir jetzt ganz kurz sagen, ob ich mich total drauf freuen soll oder eher verhalten mich drauf freuen soll. Oh, ich hoffe, dass du dich sehr, sehr total darauf freust. Ich, für mich war das einer der besten 3 Tage meines Lebens hier. Oh, wow. Dieses Jahr. So, dieses Spiel, das hat einfach mich reingezogen mit den einzelnen Dingen. Das ist einfach so eine schöne Art des Storytellings an der Stelle. Es war ein bisschen nervig, manche Dinge. Wir hatten ja darüber unterhalten uns schon, ohne viel zu spoilern. Aber es ist definitiv sehr stark wert, komplett durchgespielt zu werden und ist sehr eigenständig und ja. Das hat auch Spaß gemacht, so mit Mitspielen und Zugucken, so teilweise. Auch mit ein bisschen Kommentaren aus dem Off hier von Annalena immer wieder mal, wenn ich wann gefloppt habe, weil man hat so eine Mechanik, bei der man Dinge auch öfter versuchen kann und da müssen die timingmäßig dann passen und dann ist das teilweise ein bisschen nervig oder man kann da halt auch floppen. Aber ja, ich hoffe, dass die PlayStation-Variante noch runterläuft als die Xbox. Ich habe sie auf der Xbox gespielt. Und ich habe halt noch eine Xbox One ohne 4K an der Stelle, also von der Auflösung her ein bisschen geringer und auch, es war jetzt nicht das performanteste Spiel und da das jetzt ein bisschen gedauert hat zum Portieren und du ja eine PS4 Pro hast auch, hoffe ich auch, dass du sogar die bessere Erfahrung hast dann damit. Ja, ich fand das sehr schön und ich würde mich sehr freuen, wenn es dir auch sehr gut gefällt, weil dann würde ich mir das gerne anhören. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, mich dann auszutauschen. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet, außer dass es ein Spiel im Weltall ist. Und mit Zeitreisen so. Irgendwie. Jetzt weiß ich, was mich erwartet. Danke, Martin. I'm sorry. Was ist das, worauf ich mich freue? Ich ja. dachte, es sind Zeitschleifen, aber egal. Ja, irgendwas mit Zeit. Das nächste Spiel ist ein alter Bekannter, war, glaube ich, mein Spiel des Jahres letztes Jahr. Ja, definitiv. Return of Obra Dinn erscheint am 18.10. für Switch, Xbox One und PlayStation 4. Das ist eine sehr schöne Nachricht. Ja. Ja. Kann ich mir sehr gut auf der Switch vorstellen, auch Obra Dinn, wenn ich ehrlich bin. So angenehm überall dabei, mal ein bisschen rumgucken, schön am Stück weiterspielen können. Ja. Ja. Denke ich auch. Ja. Und dann? Und ja, genau. Und dann das lange, lange angekündigte und sicher schon 18 Mal in diesem Podcast genannte Lonely Mountains Downhill kommt jetzt, man erinnert sich, das war mal ein Kickstarter, kommt am 23.10. auf Steam, Xbox und PlayStation 4. Ja, und dann kann man schöne Berge hinunterfahren mit einem Fahrrad. Das wäre ja so ein Titel gewesen, der für mich auch gut in Apple Arcade reingepasst hätte. Aber ja, richtig, stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, ob du, also er ist sehr schwer, der Titel, finde ich, ob du mit so Touch-Controls nicht komplett wahnsinnig wirst. Ja, das musst du dann schon Controller-Support haben, natürlich. Ach, das ist auch noch wirklich schwer zu spielen. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre es spannend und eigentlich, oh. Ja, was ich halt, ich hatte es ganz kurz zusammengefasst, ich fand es ganz nett, weil es so open-worldige Aspekte hat, was die Routen angeht, die du runterfährst und es Spaß macht, die auch zu entdecken, aber ich finde es sehr hart, sehr schwer. Mhm. Allerdings hatten die, glaube ich, am Stand immer Xbox-Controller, wenn ich es ausprobiert habe, insofern vielleicht komme ich dann mit dem DualShock total gut. Oh. Ja, wie ist denn so der Spielmechanismus selber? Man muss dieses komplette Downhill einmal fertig fahren oder ist es mehr so wie Trials, dass man so verschiedene Berge und fährst die runter? Es gibt dann so Zwischenmarkierungen, sozusagen Save Points, die du erreichen kannst. Und es ist schon schwer genug, erstmal den Berg überhaupt runterzukommen, heil, finde ich. Okay. Und dann gibt es halt immer verschiedene Wege, um runterzukommen. Du hast jetzt nicht so eine Route wie beim Skilaufen, wo du ganz genau da lang musst, sondern du kannst auch eine Alternative finden. Und es hat halt eine interessante Physik-Sache, dass du auch durchaus mal total steil fahren kannst und dann so sprungschanzenmäßig durch die Luft fliegst. Dann musst du aber noch richtig gut aufkommen, sonst bist du unten beim Aufprall weg. Und da passieren halt oft so Serendipity-Situationen. Also so teilweise zufällige, teilweise coole Situationen, wo du sagst, oh, hier ist ein Weg, hätte ich nie gedacht, das war jetzt versehen und den habe ich geschafft und dann versuchst du es 10-mal nochmal darunter zu fahren und es geht halt gerade nicht und so weiter. Mhm. Ja. Ich aber da war jetzt Entschuldigung. Da war jetzt keine Switch dabei, oder? Leider. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Nee, Switch, das ist halt war. Oft dieses Unity-Ding. Mhm. Wo die Leute sich dann wahrscheinlich nicht trauen, das performance-technisch gleich hinzukriegen. Keine Ahnung. Mhm. Weiß ich nicht. Okay. Switch wäre, glaube ich, optimal für das Teil auch. Wobei, das sage ich bei viel zu vielen Dingen. Es ist gerade was ganz, ganz Erschreckendes passiert hier. Mhm. Es ist gerade okay. Ein Pop-up erschienen auf meinem Rechner. Einfach so. Und da steht dann Adobe Flash Player aktualisieren. Das ist wahrscheinlich Malware. Das ist wahrscheinlich Malware irgendwo aus dem Internet. Ja, aber offen habe ich unsere Seite nichts. Naja, was ich da gemacht habe, ist zum Beispiel, ich habe mal den Konsumtipp von dir später mal gesucht, einfach nur, und da gibt es einen Link zum Beispiel, der sagt, okay, hier ist die Originalversion von diesem Ding, klick doch mal drauf, und es hört sich auch so an, als wäre das der Originallink, und der sendet dir alle möglichen Spam-Seiten. Also vielleicht bist du da auch indirekt hingeraten. Ja, das Interessante ist, ich hatte gestern meine Mutter am Telefon, die hat mir auch gesagt, dass sie einen Flash-Player aktualisieren Pop-up hat. Aber wenn das Müll ist, dann kann das natürlich auch mehrfach passieren. Korrekt. Ja. Gut. Dann sind wir hier erstmal mit den Neuigkeiten soweit durch und kommen zum Entwickler-Bereich, zum kurzen, unregelmäßigen. Und da kann man auch einleiten mit GitHub hatte ja diese Woche auch schlechte Presse, weil rauskam, dass sie 200.000 Euro von der ICE genommen haben, also der Immigrationsbehörde in Amerika, und das dann irgendwie relativ schlecht gemanagt haben, auch was die Presse angeht, so nach dem Motto, ja, es ist ja eh nicht viel Geld und die haben sich halt eine Lizenz gekauft, das ist ja nicht schlimm. So, und das sah nicht so gut aus, und wer jetzt nicht mehr GitHub benutzen will, für den ist vielleicht GitT eine Idee. Ja, ich habe gedacht, ich erwähne es mal, weil für mich steht demnächst mal an, also einerseits gibt es natürlich immer wieder gute Gründe, nicht auf GitHub zu sein, so, und die andere Geschichte ist, wenn man entwickelt, nicht versionieren, ist keine gute Idee, also, und selber irgendwo einen gehosteten Git-Plattform zu haben, ist dann auch schon, ist sehr von Vorteil, und ich habe bisher benutzt dafür Gox. Gox ist ein relativ schönes Standalone GitHub-Style-Hosting, Git-Hosting-Lösung, die einfach wirklich so im Zweifelsfall als ein einziges Binary daherkommt, das man startet, und das muss man nur auf seinem Server starten, und dann ist es eigentlich schon fast aufgesetzt. Kann man wirklich sehr, sehr angenehm machen, hat aber nahezu volle Funktionalität von GitHub. So lokal kann ich nur empfehlen. Jetzt ist es aber so, dass Gox so die Originalentwicklung ist, und die wurde mal geforkt und weiterentwickelt von der Open Source Community. Und das Ding heißt GitT, wie Martin schon gesagt hat. Und das ist jetzt im Endeffekt der Nachfolger von Gox. Und ich habe jetzt, weil ich demnächst ein paar Repository von eben von GitHub und vor allem auch Bitbucket, will ich auch nicht bleiben, migrieren will, habe ich mir die Infrastruktur mal aufgebaut, und es war wirklich relativ einfach, diesen so GitT mit einem Container, mit einem Docker-Container auf dem eigenen Server zum Laufen zu bringen, und dann ist es halt da, und haben im Endeffekt ein Verzeichnis mit den Bare Git Repositories da drin, das man backuppen muss, und das ist alles, was man Maintenance braucht. Also gerade wenn man in kleineren Kreisen bearbeitet und einem auch die Größe der Repositories ziemlich egal ist, so, also gerade auch da, also hat man einen Server mit einem Haufen Speicher, dann ist es halt sehr angenehm, das einfach so zu machen, anstatt direkt zu einem Hoster zu gehen. Und ich kann GitT, so wie es jetzt ist, nur empfehlen, ganz einfach aufzusetzen. Diverse Möglichkeiten. Ich habe es mit Docker gemacht. Und dann kannst du halt auch so Leuten User-Accounts einrichten. Die können dann selber ihr Zeug da für spontane Kollaborationen machen. Also das, was wir toll fanden, um das mal mit Mercurial zu machen, um einfach so lokal was aufzusetzen, so kann man sich halt jetzt, wenn man in irgendeiner Form Serverinfrastruktur hat, ja, das gehört immer dazu, aber wenn man irgendwo einen Server im Netz hat, dann da einen Docker zum Laufen kriegen kann, dann ist es echt kein Thema, das Ding aufzusetzen, und das macht einfach so viel freier, da mal eben so viele Repositories zu hosten, wie man denn so braucht, und das ist einfach auch globale Infrastruktur dann. Also alles, was irgendwie mit Git kann dann damit auch sprechen. Also das macht dann, das ist angenehm. Ja, kann ich empfehlen. Heißt GitT, ist Open Source, wird weiterentwickelt, ist interessanterweise in Go. Mhm. So. Ist ja auch, wenn man sich mal ein bisschen in Go reinfuchsen will, wie denn so eine Echtweltanwendung von einer größeren in Go aussieht, ist das auch eine schöne Codebasis, um da mal durchzusneaken. Schön. Gut, für Leute, die selbst hosten wollen, durchaus eine Alternative. Ja, Marcel? Ich will mich nur reinquetschen in diese nicht vorhandene Tipps-Kategorie, die hier jetzt kommt. Das war eigentlich die Entwickler-Kategorie, aber wir können jetzt noch extra die jetzt Tipps. Kommt, jetzt kommt die Tipps. Wir haben eigentlich nie Dev und Tipps in einer Folge und das wollte ich heute mal ändern. Aha. Und zwar habe ich zwei ganz Mini-Tipps. Hagen hat mir erzählt, ich kann die Autokorrektur ausschalten auf dem iPhone. Das wusste ich gar nicht. Okay. Das habe ich jetzt gemacht. Swipen ist großartig auf dem iPhone, aber tippen ist immer noch katastrophal und ohne Autokorrektur ist es ein bisschen besser, auch nicht perfekt, aber naja. Das wollte ich sagen. Und das Zweite ist, ich habe ja eine neue Apple Watch und wollte bloß sagen, dass seitdem meine Haut besser geworden ist. Ich hatte Hautprobleme an der Hand. Ich hatte die alte mit dem blauen Armband. Man, es gab ja mal Gerüchte, dass... Nein, du hast echt das Entwicklerarmband noch getragen bis jetzt. Ja, aber es ist doch kein Entwickler... Ich hab eine reguläre Watch gekauft, keine Entwicklerwatch, ehrlicherweise. Und da wollte ich mich bei... Ausnahmsweise? Nein, nicht ausnahmsweise. Nicht ausnahmsweise. Da wollte ich mich bei Jagoda bedanken. Weil die hatte drüber geschrieben, dass so Probleme mit Apple Watch Armband und Haut und so. Und da bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht deswegen Hautprobleme haben könnte. Und tatsächlich, die neue Watch hat es verbessert. Aber hast du jetzt wieder ein Plastikarmband oder ein anderes? Ich hab wieder ein Plastikarmband. Okay. Weil du könntest natürlich auch einfach mal so ein Aftermarket-Bändchen irgendwo kaufen und gucken, ob das dann auch... Aber ja, genau. Das wäre dann der nächste Plan, falls es... Ja, ob das dann vielleicht noch besser wird, wer weiß. Naja, gut. Oh, aber was hattest du denn für Hautausschlag? Beschreib den doch mal. Ne, so trockene Haut an den Gelenken, an der Hand. An beiden Gelenken? Fingern, nee. An den Fingern, an den Knöcheln. An den Knöcheln? Echt, das ist so abgestrahlt? Cool. Und es ist tatsächlich wesentlich besser jetzt. Das ist interessant. Gut, so viel zu dem Thema Tipps. Wir übernehmen keine Gewährleistung für medizinischen Sachverstand. Nein. Kommen wir zum Konsum. Und da muss ich jetzt erst zweimal gucken, weil ich dachte, okay, Tobi hat ein Thema auf die Agenda geschrieben und das macht dann gar nicht mit in der Folge. Aber nein, es ist Marcel mit einem Manga von Junji Ito. Ich muss die Story erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar... Die ganze beginnt, ich war letztes Jahr auf der EGX eingeladen, auf einem Panel. Da habe ich den Manu Spielt getroffen von Insert Moin. Mhm. Und der saß dann noch mit anderen Leuten zusammen, unter anderem mit dem Robin von Hooked FM. Auch noch ein Podcast. Und seitdem höre ich hin und wieder Hooked FM. Und die haben jetzt in der letzten Folge drüber gesprochen, über ein Video von Speckobst auf YouTube über Control, wo der über Control spricht. Und in diesem Video, wo er über Control spricht, geht es zuerst um die Geschichte, um diesen Manga, den ich jetzt hier verlinken wollte. Ja. The Enigma of Amigara Fault von Junji Ito. Der ist ja bekannt für sehr gory Horror-Manga. Ja, also den finde ich weniger gory als super spooky. Er bedient halt auch ein bisschen so diese Tropophobie heißt sie so? Die Angst vor Löchern. Die letztes Jahr so Hype war. ich fand Trypophobie. Also das ist Trypophobie. Dieses also Jahr, der Mac Pro ist noch nicht so lange announced. Übertreib das mal nicht. Es war noch davor. Der Manga ist sehr kurz. Kann man in einem Rutsch in 10 Minuten durchlesen, so gefühlt. Aber wirklich eine tolle Kurzgeschichte. wirklich, wirklich toll. Ich habe natürlich den Fehler gemacht und habe von links nach rechts gelesen zuerst, bis ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht, und habe dann von rechts nach links weitergelesen. Ist mir auch passiert, als ich das gesehen habe. Es hat dann so, es hat ja auch noch so semi-Sinn gemacht, aber irgendwie gab es die Speech-Bubbles waren in keiner Reihenfolge, die wirklich eingängig war. Und dann habe ich dann geblickt, ist eine Übersetzung, musst du natürlich von rechts nach links lesen. Zum einen das. Und zum anderen, was auch ganz nett ist, was ich dann noch gefunden habe dazu, ist eine YouTube-Lesung davon. Die ist eigentlich ganz nett gelesen, mit so ein bisschen animiert reinzoomen in die Panels, und die kann man sich auch, wenn man jetzt nicht so gerne liest, hat man eh schon beim Manga weniger zu tun, aber so, da kann man das nochmal optimieren. Die fand ich auch nicht schlecht, die dann da war. Weil ich habe nämlich deinen Tweet gesehen, Marcel, auch, und in dem Tweet selber hattest du es nicht verlinkt. Weil es ist jetzt auch rechtlich ein bisschen die Frage, wie es denn so aussieht. Ja. Das ist hier ein kompletter Scan. Weil nämlich genau bei der Suche nach dem hier habe ich diese Webseite gefunden, die mich ständig hier umgeleitet hat auf möglichst viel Spam und downloade doch und dein Computer ist verseucht und sowas. Nämlich von irgendwie Awesomeware oder sowas heißt dann. Awesomeware.com ist der Link, der da kommt. Der sieht relativ gut aus, weil es auch irgendwie in einem Bild ist. Also dieses ganze Manga ist auch auf irgendeinem Instagram-Account, glaube ich, und nicht Instagram-Account, auf irgendeinem auf Imgur-Account, Entschuldigung, genau, auch mit drauf, und der ist dann so, die Source ist aber openawesome.com, und das ist der Hölle-Link, ja, also wenn ihr dann einen Browser habt, den ihr nicht komplett abgesichert habt, da kommt jedes Mal was anderes, also ich habe jetzt die Bild-Scam von irgendwelchen Höhle der Löwen. Das ist dann der wahre Horror. Und wenn man da mal mehr... Aber wenn man mehr draufklickt, dann update your Flash Player unbedingt, dann noch Update, Download, und wenn der dann Notifications machen darf und so. Ich glaube, da kommt vielleicht noch so Marcells Angstgeschichte. Ja. Hat das Web benutzt, um Content anzusurfen, der jetzt nur so semi. Er hat jetzt quasi sein eigenes SCP auf seinem Rechner. Vielleicht. Ich war jedenfalls super angetan von dieser Story. Leider wurde ich durch dieses Speckobst-Video gespoilt. Ich glaube, es hätte mir noch mehr Spaß gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, wie es ausgeht. Ganz kurz und ziemlich cool. Ja, und ich fand halt auch, ich habe deinen Tweet gesehen, da hast du das Speckobst-Video verlinkt, aber nicht den Link zu dem Content von dem jetzt hier. Und ich habe dann gedacht, okay, ich will jetzt die Story vorher lesen, also gucke ich mir das Video nicht an. Und ich war sehr froh, dass du es jetzt hier eingetragen hast, dann habe ich nämlich den Comic gelesen und dann das Video geguckt. Und ja, es ist, glaube ich, besser, wenn man das Comic vorher gelesen hat. Gut, mal eine Manga-Empfehlung aus ganz unerwarteter Ecke. Kommen wir zu dem großen Apple Arcade-Teil. Und wir müssen jetzt immer dazu sagen, auf welchen Plattformen diese Spiele denn tatsächlich laufen, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass sie überall laufen. Wir fangen an mit Where Cards Fall, und zwar für iPhone, iPad und Apple TV. Ja, gibt's nicht für Mac im Moment. Ja. Interessanterweise, die Gründe sind mir komplett unklar, weil... Die Steuerung ist scheiße überall. Marcel, sag du doch mal was dazu. Ich habe das zuerst gespielt und ich habe dich, glaube ich, schon so geprimed von genervt sein. Vielleicht bist du da gar nicht unbiased rangegangen. Also Where Cards Fall, ich sag's nochmal, das ist von Snowman, glaube ich. Also die Leute von Altus Adventure. Wurde vor Jahren angekündigt und ich war super heiß drauf, weil ich mochte den Stil und irgendwie die Stimmung von dem Spiel. Da stehe ich auch immer noch dazu. Ich finde die Steuerung also von der Idee der Steuerung gar nicht so scheiße, sondern wie sie dann sich anfühlt dabei. Also die Gesten und die Sachen, die man macht im Spiel, finde ich sinnvoll, wie sie gesteuert werden, aber es fühlt sich super sluggish an. Also man bewegt eine jugendliche Figur. Ich habe gar nicht so genau rauslesen können, das Geschlecht ist ja auch relativ wurscht, durch so eine Welt, die relativ normal aussieht, und die Häuser bestehen aber teilweise so aus Kartenhäusern. Und man bewegt sich wie bei Monument Valley, indem man auf den Screen tippt. Man kann aber gleichzeitig auch den ganzen Screen nehmen und verschieben und so ein bisschen die Kamera verschieben, so dass du mehr siehst. Wenn du länger hältst, dann kriegst du auch so eine Übersicht über den ganzen Level. Das Problem ist... Du sagst mir jetzt gerade Dinge, die weiß ich gar nicht. Ah ja, das sagt dir aber das Spiel. Das Problem ist, du tippst und es passiert erstmal 5 Stunden nichts, dann fängt diese Figur an, sich zu bewegen und es ist so unglaublich anstrengend und langsam und da ich die Geduld verliere, tippe ich dann weiter und weiter und dann fängt diese Animation an, also die Figur hüpft automatisch über Abgründe, gibt die fängt dann an, dann dahin zu laufen, dann dreht sie sich nochmal um, weil ich nochmal getippt habe und nochmal geht nochmal. Irgendwann hüpft sie dann über diesen kleinen Abgrund. Also das ist schon mal sehr fürchterlich, wie sie sich an sich bewegt. Dann gibt's so Kartenhäuser, die liegen so als Kartenstapel da. Wenn ich pinche und so aufziehe die beiden Finger, dann wird daraus ein Haus. Und wenn ich zusammenziehe, dann wird ein Haus wieder zusammengefaltet zu einem Kartenstapel. Je nachdem, wie weit ich ziehe und wo ich ziehe, bestimme ich die Größe des Hauses und die Position des Hauses und dann flutscht mir das so weg und auf diesem kleinen Screen und das ist, also die Bedienung macht null Spaß bei dem Ding. Man muss sagen, es gab schon 2 Updates dazu jetzt noch und ich habe es gerade auf dem iPhone jetzt nochmal aufgemacht. Sie haben es jetzt gerade nochmal viel responsiver gemacht. So. Also es ist gerade so, helfen, glaube ich. Gerade so jetzt auf dem iPhone reagiert es halbwegs so, wie man dieses Interface vielleicht sich erwartet hätte, wie es denn ist. Aber es ist immer noch scheiße, finde ich. Also man kann auch doppelt tappen irgendwie und es geht ein bisschen schnell. Ja, das ist viel besser jetzt auf alle Fälle geworden. Das war wirklich eine Katastrophe on Launch. Vor allem auch, weil er wirklich, er gibt einem so Feedback. Also es spiegelt einem Feedback mit einem X oder mit so einem, die Figur läuft jetzt gleich dahin. Und dieses Feedback kam teilweise wirklich ungelogen, so 5 bis 10 Sekunden nach dem Tap erst. Und das ist jetzt. Das waren 2 Sekunden. Zackiger. Nee. Auf Apple TV vor allem ist es auch. Weißt du, wie lang 10 Sekunden sind? Mhm. 10 Sekunden sind eine Weltreise, gefühlt immer. Naja, jetzt auf alle Fälle kommt es sofort, es hilft einiges, wow, glaube ich. Ja, ich habe es gerade aufgemacht, das ist, ja. Wow. Also die haben da viel gefixt, wow. So. Das ist gut, weil dann macht es vielleicht mehr Spaß. Das Problem bleibt aber, dass diese Steuerung so ein bisschen, diese Interaktion auch teilweise finde ich vom Design her, vom Ablauf her auch schwierig finde. Also man beginnt dieses Spiel im ersten Level, indem man eben so irgendwo entlangläuft und mit nichts interagieren darf, sondern nur entlanglaufen. Obwohl da Leute sitzen, obwohl da Dinge ist. Also es ist so, an jeder Ecke turnt mich dieses Spiel ab an der Stelle, weil ich würde gerne eigentlich mit den Leuten interagieren. Ich würde gucken, was ist denn da, was machen. Die sind aber nur Beiwerk. Ja? Und dann kommt es noch die Höhe obendrauf, dass zwischen jedem Level kurz eine Geschichte erzählt wird. Und diese Geschichte wird so erzählt, dass man praktisch in das Ziel des Levels durchgeht, dann kommt man in so einem Raum und dann muss man in diesem Raum einmal tappen. Wenn man dann einmal tappt, dann wird man selber so ein bisschen verpufft, man selber, und dann passiert hier so eine Geschichte ohne Text, ohne viel Kontext. Die wird dir so vorgespielt, die kann man auch nicht skippen. Die passiert dann in diesem Raum, wo du gerade bist, und das ist laut Klappentext eine tolle Coming-of-Age-Story. Ich fand es einfach nur anstrengend, nervig und habe nicht mal verstanden, was teilweise so passiert. Und halt auch irgendwie blöde beste Freund und ist blöd zu deiner besten Freundin und eigentlich bist du verknallt, Story, wie auch immer. Also ich fand die Teile, die ich verstanden habe, fand ich auch noch schlecht. So, also man muss es schon mal ein Beispiel machen, Dom, wie so eine Geschichte ist. Also so eine Geschichte ist, du bist in einem Raum, das ist eine Bar, dann tappst du, dann verschwindest du, der Schatten poppt irgendwie so komisch weg, dann poppen lauter Leute wieder hin, teilweise Geisterleute und andere sind so voll vorn, und dann nimmst du ein Glas und trinkst ein Bier. Und das Ganze dauert halt so 30 Sekunden gefühlt. Mhm. Und dann denkst du dir, oh, geile Geschichte erzählt, die haben jetzt ein Bier getrunken. Und wenn sie sprechen sie Kauderwelsch. Ich finde die Charaktere auch nicht besonders eingänglich im Erkennen. Also die wiederkehrenden Charaktere, gerade wenn man im Level ein bisschen länger gebraucht hat, um das Rätsel zu lösen, weiß man auch nicht mehr genau, wer das ist. Also, und es ist wirklich auch nach jedem Level. Es ist wirklich komplett disjunkt. Also es hat mit dem Spiel halt nichts zu tun, was du in dem Level machst. Und diese Kartenhausgeschichte und Kartengeschichte wird auch null motiviert, die ist halt so, ja. Also da könnte man ja auch irgendwie so Zusammenhänge, keine Ahnung. Es ist für mich, also mal unabhängig von den technischen Mängeln, die jetzt gerade anscheinend auf der iPhone-Version behoben worden sind, wenn man jetzt auch noch die Zwischensequenzen skippen kann, dann würde ich sogar wieder spielen. Ist es einfach so, nee, was soll das? So viel Content, der nichts dem Spiel beiträgt, so, ja, der besser alleine erzählt würde, als wenn sie schon erzählen wollen irgendwie. Und auch so, ach, mit dem Kauderwelsch dabei sind auch. Dabei sind ja eigentlich die Levels detailliert genug, um in den über Environmental Storytelling Sachen zu zeigen. Das wäre schön gewesen, ja, wenn ich so an so einer Bank, wo jemand sitzt, vorbeigehe und dann passiert da ein bisschen was und ich habe so einen kleinen Schnipsel von irgendwas. So, also es gibt so viele Möglichkeiten. Also naja. Es ist wieder komplett disjunkt, die Story-Sequenzen, mach halt den Level aus der Story-Sequenz. Das ist doch, verstehe ich nicht. Und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum Spiel. Also vom Feeling ist es ein bisschen wie Lara Croft Go, aber das Spielprinzip ist halt folgendes, dass du diese Kartenstapel hast und je nachdem, wo die sind, kannst du da draufklettern und kommst dann auf verschiedene Höhen und so weiter. Du musst halt immer zu einem Ziel latschen. Aber es ist halt genau wieder dieses Hin und Her Spiel. Das ist das, ich muss zuerst das Schaf dahin bringen und dann kommt der Wolf da und dann, also hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück. Und das ist in jedem Level so. Ich habe es gehasst vom Spiel her nach zwei, drei Leveln. Das ist Geschmackssache, muss ich sagen. Also da kann ich noch am ehesten mir vorstellen, dass jemand dieses Spielprinzip mag. Ich finde es ganz fürchterlich. Mhm. Also ich habe mir auch überlegt, also es hat lange gedauert, bis überhaupt Spielelemente mit reinkamen, großartig. Also die ersten 10 Level waren so gefühlt so genau dieselbe Mechanismus, wie du dieses eine Kartenhaus verschiebst, dann mit dem über das Kartenhaus rüberläufst und ins Ziel gehst. Also ohne viel Progression in irgendeiner Form, ja, das, die man erkennen würde. Plus dann immer warten müssen mit diesen Zwischensequenzen. Und dann kam ein bisschen mehr noch drauf, da kommt eine andere Form von Kartenhaus, kommt dazu. Aber es ist nichtsdestotrotz von der Spielmechanik her wirklich so, geh mit der Spielfigur irgendwo hin, schieb irgendwie rum, bau was auf, bau was ab, geh in eine andere Stelle, bau was auf, bau was ab, bis du halt ins Ziel kommst. Also das ist schon auch ein sehr anstrengendes Schiebepuzzle. Und da war halt auch zum großen Teil die Steuerung, weil die so hakelig war, sehr, sehr negativ. Die Karten konnte man relativ gut verschieben, aber diese Figur auch, ja, man ist mit der Figur vom Kartenhaus runtergegangen, auf so eine Plattform, um da zu warten, um dann eben diese Kartenhäuser umzubauen. Und dann hat man schon versucht, das Kartenhaus zusammenzuziehen und wegzupacken. Und was machen die Entwickler? Anstatt, dass die Figur dann fast vorwarten auf ihre Zielposition, wenn die noch auf dem Haus steht, dann stolpert die Figur und Max selber kann das Haus nicht abbauen und es dauert ein bisschen und man muss die Figur dann wieder hintippen, da wo sie eigentlich hinlaufen soll und dann wieder ziehen. Also selbst da haben sie echt anstrengende Mechaniken eingebaut, leider. Ist dir auch mal passiert, dass du aus Versehen irgendwo hingetippt hast und dann ist die einen Abgrund runtergesprungen und alles, was du vorhin mit dem Hin und Her mit den Karten gemacht hast, war vergeblich. Du musst auch ganz schlimm. Scheiße von vorne machen. Auch ganz schlimm, wenn man mal ein bisschen durch die Gegend scrollen will, um was anderes anzugucken und aus Versehen tippt, statt zu swipen genug, dann kann es sein, dass dann diese Figur ausgelöst wird. Mit dem paar Sekunden Zeitverzögerung hat man es sogar teilweise gar nicht gemerkt, ja, weil diese Ankündigung, wo es jetzt hinlaufen wird, noch nicht mehr stattgefunden hat. Und dann sieht man es praktisch so, wie es runterspringt, weil die Figur kann immer runterspringen. So egal wohin, die kann immer runterspringen und wenn man die Karte praktisch, den Kartenstapel, der noch zusammengefaltet ist, auf einer unteren Ebene dann bewegen will und da daneben tippt, dann bewegt sich die Figur dann dahin und dann kannst du halt dasselbe mal nochmal machen, diese träge Figur in die erste Ebene hochbringen und so. Und das haben sie echt alles so ziemlich verbockt und ich habe noch Interesse daran, die Spielmechaniken zu sehen, weil es ist zwar so ein Schiebepuzzle, das, wo man jetzt nicht so viel, also so brilliant finde ich es auch nicht. Ich finde es sehr hübsch mit diesen Kartenhäusern und so, aber so die eigentliche Mechanik, wie man jetzt bringen diese Figur zum Ausgang, über diese Mechanik, ja, das hat jetzt auch nicht so, hat mich auch nicht so reingehauen. So. Also ich bin leider sehr enttäuscht, was es angeht. Und was ich noch nerviger fand, dass auf dem Apple TV die Steuerung auch eine totale Katastrophe ist, weil durch diese Zähheit dann auch noch und die Interaktion mit dem Touchpad dann, weil man muss irgendwie so die Apple TV-Fernbedienung verwenden, man darf nicht mal, man kann auch einen Controller verwenden, glaube ich, weiß ich nicht mehr, unklar, ich glaube, ich wurde zum Controller genötigt, kann jetzt aber auch noch sein, dass es wieder geändert hat, aber das hat echt auch nur, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil dann hast du nämlich anstatt dieser freien Steuerung, wie jetzt auf dem iPad, wo du zumindest sagen kannst, oder auf dem Telefon, du klickst irgendwo hin, tappst irgendwo hin und dann geht die Figur dahin, hast du dann die Geschichte, dass diese Figur sich nicht bewegt, sondern du kriegst vorgeschlagen mehrere verschiedene Positionen, wo diese Figur hingehen kann. So fix. Und du musst dann aus denen auswählen, indem du auf dem Touchpad swipest. Hm. Und das macht halt überhaupt keinen Spaß, weil du dann auch nicht genau swipen kannst, weil die Bedienung auch scheiße war. Also auf dem Apple TV war es noch schlimmer. Ja, schade. Schade! Ich wollte schade, mich drauf Schokolade. Freuen. Ja, ja. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema oder zum nächsten Spiel. Und da soll es dann um Mini-Motorways gehen. Auch Apple Arcade, iPhone, iPad und Mac. Ja, Mini Motorways ist die kleine Schwester von Mini Metro. Mini Metro kennen, glaube ich, die meisten. Gibt's auch auf iOS. Ich habe es immer auf dem Mac gespielt über Steam. Das war übrigens nicht so sluggish. Und Mini Motorways transportiert so diese Faszination, ein Metronetz zu machen, auf die Faszination, Straßen zu bauen. Funktioniert ganz gut meines Erachtens. Ist halt ein bisschen weniger faszinierend und funktioniert ein bisschen schlechter als Minimetro. Und das wäre auch mein Fazit von der ganzen Sache. Es ist ein Ableger, aber er ist halt an keiner Stelle irgendwie interessanter, sondern eher an einigen Stellen weniger interessant. So empfinde ich das. Kann man aber gerne spielen und ist sicherlich auch eins von den Spielen, die man dann auch öfter spielen möchte. Ja, also geht mir ähnlich. Ich finde es ein bisschen schade, weil Minimetro ist ja schon so gut. Und das ist im Endeffekt nur ein anderes Thema drüber gestülpt und nochmal gemacht und die Bedienung ein bisschen schlechter gemacht, gefühlt. So. Ja. Auch, also es gibt wirklich so ein bisschen, die Straßen bauen macht viel weniger Spaß, als die Metros zusammenzuschieben in der anderen. Genau, vor allem bei der Metro, da hast du immer das Gefühl, du hast so einen Plan. Ich will viele Linien machen oder ich mache eine ganz, ganz lange Linie und so. Und das funktioniert bei Mini-Motorways halt nicht. Weil Straßen, ja, die, ja, es funktioniert halt einfach noch nicht so gut. Ja. Ich finde auch die Konstrukte, die sie sich so überlegt haben, funktionieren nicht so gut. Dass man jetzt irgendwie bei Kreuzungen Ampeln machen kann, damit der Fluss besser ist, das befriedigt mich nicht so, dass man die Superhighway bauen kann. Also die drei Sachen, die es am Anfang gibt, nämlich Superhighway bauen in irgendeiner Form, so eine Schnellverbindung von A nach B, Ampeln auf Kreuzungen und mehr Brücken, die sind alle langweilig, weil irgendwie, ja. Man hat eh keine Wahl, weil die Dinge poppen so, also ganz anders wie bei Minimetro, wo man wirklich so, okay, wir müssen jetzt so eine Metro bauen, wo die alle irgendwo hinkommen und die Transferstations ganz geschickt platzieren. Das Gefühl habe ich bei Minimotorways überhaupt nicht, dass ich da besonders sinnvoll was bauen kann, weil ich muss alles miteinander verbinden, damit die alle irgendwie ankommen und optimieren kann ich nahezu nicht. So, ja. Ist mein Gefühl. Ja. Eine Seitenbemerkung, es gibt München in dem Spiel, habe ich dann gleich ausprobiert. Oh, echt? Das zeichnet sich dadurch aus, dass der Fluss so geshaped ist wie München. Was mich auch sehr geärgert hat, war, dass du hast so kleine Häuschen, die du mit Straßen verbindest und jedes Haus hat halt nur einen Ausgang. Die werden aber zufällig verteilt auf den Platz und du hast immer eigentlich ganz wenig Platz, um die Straßen überhaupt zu bauen, weil überall sind Häuser. Das ist schon auch ganz anders als beim Minimetro. So mittel würde ich sagen und ich kann verstehen, dass sie das produziert haben für Apple Arcade, aber das ist jetzt nicht unbedingt das bessere Spiel. Und das finde ich eigentlich verwunderlich, weil das Endgame von Minimetro, also dem Original, ist eigentlich eine Katastrophe. Ja. Da wäre wirklich viel drin gewesen, das zu verbessern noch und hinten raus weiter Motivation zu schaffen, weil das... Also jede Mini-Metro-Partie war bei mir so, dass sie hinten raus halt einfach so ausläuft, weil du kommst halt nicht mehr hinterher, aber du machst nicht nochmal einen Evolutionsschritt und den hätte ich gerne lieber gesehen. Hm. Ja, geht mir auch so. Ja, und Mini-Metro ist definitiv das bessere Spiel, also lieber das kaufen als den umsonst, ich weiß sogar nicht, Mini-Motorways zu spielen. Tja. Man hat trotzdem Spaß, weil diese Spiele einen halt trotzdem so reinziehen mit dem Rumbauen, aber es ist halt wesentlich weniger kreativ. Gut, kommen wir zum nächsten Titel und da soll es gehen um Grindstone. Grindstone ist ein Apple Arcade-Spiel für alle Plattformen. Man findet es aber im Mac App Store wohl nicht so gut. Genau. Aktuell, wenn man im Mac App Store nach Grindstone sucht, findet man es nicht, aber auf Arcade ist es halt in der Liste. Deshalb kann man es anklicken, aber wirklich die Suche nach Grindstone, die wörtliche Suche nach Grindstone gibt keinen Treffer. Naja, sind wir ja gewöhnt von Apple, dass die Suche nicht funktioniert. Bei Grindstone handelt es sich um ein Spiel von Capybara, die kennt man unter anderem von hier Below und davor, was haben sie davor gleich wieder gemacht? Haben die Sword and Sorcery. Sorceries. Ja, ja. Und die kommen jetzt hier bei Apple Arcade mit einem, naja, man könnte schon fast sagen, Connect 4 Game. Es ist halt ein also die Geschichte ist, es ist ein Dungeon Crawler und man muss so diesen Grindstone-Berg irgendwie da sich hoch grinden und irgendwie Enemies slayen. Aber die Enemies sind halt in einem Grid angeordnet und haben unterschiedliche Farben und man kann sich halt quasi da durchschlachten, indem man immer von der gleichen Farbe quasi Pfade durchzeichnet. Und wenn man dann genug am Stück geschlachtet hat, dann gibt's einen Grindstone und ab dem Grindstone darfst du dann auch die Farbe wechseln. Sprich, du kannst dann halt irgendwie so ein Connect-4-Game machen, da, indem du dich da so durchmetzelst durch Gegner. Es ist sehr hübsch Design, das sind schöne Illustrationen, das sind schöne Characters. Es macht Spaß zu spielen. Aber es ist halt jetzt auch nichts super, super Besonderes. Es ist ja so ein Zwischendurchspiel, wo man mal ein bisschen rumfummeln kann auf dem iPhone. Ja, so ging es mir auch. Es ist vor allem ein bisschen zu leicht, finde ich, am Anfang. Ja. Die grundsätzliche Spielmechanik, mir gefällt, dass es sehr non-destruktiv ist. Also von der Bedienung her ist es super. Man macht sich wirklich, man plant den Weg und dann drückt man Go. Man hat nie die Situation, man hat sich mal verwischt und das ist alles blöd, sondern man kann es immer noch komplett justieren. Haben sie sehr schön gemacht. Sie haben sehr schön die Cross-Plattform-Lösungen gemacht. Also es macht Spaß auf dem Apple, also eins der wenigen, die wirklich auf dem Apple TV, auf dem Mac und auf dem iOS Spaß machen und auch custom aussehen mit ein bisschen mehr Platz. Also auf dem Mac haben sie noch echt gute High-Res-Grafiken auch gemacht, dass der iMac wirklich auch schön alles darstellt. Also die haben an sich eigentlich alles richtig gemacht, bis auf das, dass es mir ein bisschen zu lusch ist. Also ich habe jetzt die ersten 10 Levels durchgespielt und ich habe so Bonus-Features bekommen und man stirbt halt, es ist ja keine Herausforderung irgendwie. Es ist, vielleicht kommt es noch so, aber jenseits dessen, also ich hoffe, das kommt noch. Also ich werde es halt immer wieder mal ein Level spielen, bis das mal weitergeht, weil sie haben ja so eine lustige Mechanik, dass man halt Zeug einsammelt, für das man dann wieder Dinge kaufen kann, die man findet und dann kann man irgendwie so Eigenschaften und fieser hacken und slayen und so. Also das könnte schon alles noch sehr gut funktionieren, wenn man es länger spielt, finde ich. Also es ist ein, für meine Begriffe eines der runderen Experiences auf dieser ganzen Plattform. Sowohl von Plattformübergreifung, als auch macht Sinn auf mobil, ja, wirklich macht Spaß mobil und ist auch angenehm umgesetzt für die anderen. Ja, also wer so Casual-Kram mag, dem sei das empfohlen. Kommen wir zum nächsten Apple Arcade-Titel. Auch hier denke ich alle Plattformen, wir haben jetzt nichts Genaues dazu geschrieben. Jenny LeClue. Ja, auch ein Titel, auf den ich lang gewartet habe, den ich aus dem Internet kannte, wo noch nicht klar war, dass es auf Apple Arcade kommen würde. Jenny LeClue, es geht um ein Mädchen, das Kriminalfälle löst. Das Erste, was mir aufgefallen ist, bei dem, als ich das Spiel angemacht habe, war, dass die Augen der Charaktere teilweise irgendwo auf dem Bildschirm sind und blinzeln, aber nicht im Gesicht. Oha. An manchen Stellen funktioniert es dann auch wieder. Ich weiß nicht, das muss ein sehr seltsamer Bug sein und wahrscheinlich war da jemand mit den vielen verschiedenen Auflösungen von iPhones und so überfordert. Ich fand den Teil, den ich gespielt habe von Jenny LeClue, ganz charmant. Man sammelt da so Hinweise zusammen und muss die dann mit dem Finger verbinden, um Schlüsse zu ziehen. Also das Spiel beginnt in so einem Tatort. Warum ich es dann aber weggelegt habe und warum ich es wahrscheinlich auch nicht wieder anfassen werde, ist, es dauert ewig, um die Dialoge wegzuklicken. Und das ganze Spiel wirkt dabei so unresponsive, dass ich einfach irgendwann keinen Bock mehr hatte. Ja. Wahrscheinlich eher ein Fail. Aus meiner Sicht. Interessant. Ich habe allerdings Gamasutra-Artikel drüber gelesen, die haben sich total viel Mühe gegeben, je nachdem, wie du handelst, erinnert sich daran auch, passt sich auch der Charakter von Jenny an und so weiter. Vielleicht kann man dem nochmal eine Chance geben, wenn die ein bisschen die Problematiken ausgebügelt haben, aber es kann auch sein, dass das Spiel so gedacht ist, dass es so langsam ist. Hm. Weiß ich nicht. Schade. Schade, schade. Es war jetzt dann Jenny Clover für alle Plattformen, gell? So nochmal, das habe ich selber noch gar nicht angeschaut. Glaube schon. Also ich habe es nicht ausprobiert. Weil was mir so zum Thema Flop noch einfällt, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, aber es lohnt sich vielleicht, das nochmal zu wiederholen. So The Floor is Lava ist halt auf dem Apple TV nahezu unspielbar, weil die Auflösung scheiße ist und es ruckelt. Und ich habe den 4K Apple TV. So, und die haben schon die Auflösung nicht voll aufgedreht. Und so, mal abgesehen davon, ob man das Spielprinzip selber mögen will oder nicht, was eher so ein billiges Jump'n'Run in 3D ist, das nicht so, also könnte funktionieren, aber ist nicht wirklich inspirativ, aber es ist technisch einfach eine Katastrophe, leider. Und ähnlich verhält sich es mit der, wie heißt es denn, die kurz rausgekommen, die Conspiracy, diese Walking, so. Genau, da ist ein gibt's übrigens auch für PlayStation jetzt. Hm. Ah ja, okay, The Bradville irgendwas? Experience? Ist relativ unspielbar durch die virtuellen Sticks. Mir ist schlecht geworden bei dem Spiel. Du hast es praktisch mit den virtuellen Sticks auf dem iPhone gespielt. Ich habe es versucht. Und mir ist echt schlecht geworden. Also ich habe aufgehört dann. Ich habe versucht, auf dem Apple TV zu spielen. Da war es die Auflösung, also die Framerate war eine Katastrophe, leider, von der Steuerung her und die Steuerung recht träge. Dann habe ich mir gedacht, okay, spielst du es halt auf dem iPad, da hat es mehr Power. Aber da ist die Auflösung gering und die Framerate blöd auch noch. Also das ist wirklich eins so, das sieht einfach aus wie ein schlechter Port, leider. Hm. So, obwohl mir die Story fände ich eigentlich ganz interessant. Würde ich vielleicht noch gerne spielen, weiß ich nicht, aber so viel handwerkliches Fehlschlag an der Stelle, was ich eigentlich gedacht habe, dass mit Apple Arcade nicht passiert, dass sie da Leute haben, die das ordentlich kuratieren, wenigstens den Teil. Schade. Ich dachte mir, das wirkt so mystisch von dem, was ich bisher gesehen habe. Ich bin noch nicht mal bis zu einem Rätsel gekommen, sondern nur die Anfangs- und das ist auf Apple TV, konnte ich es halt nicht weiterspielen, wirklich, weil das ging nicht. Das ist so mit weniger als 30 Frames willst du so ein Ding nicht spielen, das eh schon so low-poly ist. Das machst du nicht. Und dann auf iOS ist es halt auch immer noch rucklig und nicht mal halbwegs voll aufgelöst. So. Schade. Aber ich würde auf dem iPad noch eher spielen als woanders. Dann kommen wir doch einmal mal zu. Kann man aber jetzt generell sagen, was Apple Arcade angeht. Apple hat sich offensichtlich komplett rausgehalten, was Qualitätssicherung angeht. Mhm. Sie haben ja auch niemanden, der das machen kann. Also ja, aber auf der einen Seite, man kann schon das Ding anschmeißen und gucken, ob es überhaupt läuft. Offensichtlich kann man das nicht. Auf der einen Seite finde ich das gut. Ich finde gut, dass Apple sich raushält. Auf der anderen Seite ist es natürlich super tragisch, dass sie Entwickler auswählen, die dann das nicht im Griff haben. Ich denke, bei Spielen fehlt da bei Apple einfach auch die Expertise, um überhaupt Quality Control machen zu können, falls man das machen wollte. Wenn die Augen nicht im Gesicht sind, sondern im Screen, dann ist das kein. Da braucht man keine Expertise. Braucht man eine Expertise für menschliche Augen. Das ist Ubisoft aber auch schon passiert. Mhm. Picasso könnte da vielleicht. Also eine technische Geschichte, die mir noch auffällt dazu, weil sie halt so eine Sache ist, die haben sie jetzt schon zum x-ten Mal implementiert und immer noch nicht im Griff. Die Spielstände sind jetzt, die du auf allen Dingen, die Idee war ja, du kannst auf jeder Plattform spielen und das ist dann alles toll und die machen das irgendwie über den Game Center Account. Die meisten Spiele, also manche vielleicht über den iCloud Account, aber die meisten machen das hier über den Game Center Account. Den habe ich auf dem Apple TV eingerichtet, den habe ich auf meinen Mac eingerichtet, den habe ich auf meinen iOS-Geräten eingerichtet. Ich habe jetzt mit diversen Spielen, wenn ich die zum ersten Mal spiele auf einer anderen Plattform, die Situation, dass er einen Spielstand macht und danach irgendwann erst merkt, oh, das Internet hat ja auch einen Spielstand. Mhm. Aber gleichzeitig schon den Spielstand übernommen hat. Also ich bin schon, also die gefühlte Experience ist, oh, es hat alles geklappt, ich bin im gesynkten Spielstand, es ist schön. Und dann kommt auf einmal so ein Dialog mit, welchen Spielstand wählst du denn? Den auf deinem iPhone oder den auf deinem Mac? Und wirklich ganz übler Dialog, wo nur das Datum und Uhrzeit steht in amerikanischer Schreibweise, Wobei, ich habe auch auf Englisch eingestellt mein System, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass es gut lokalisiert ist. Wenig Custom UI, die mir sagen würde, wie weit ich wo bin, also welcher Spielstand jetzt weiter ist denn überhaupt auch. Und ich muss es aktiv auswählen. So. Und ich habe eigentlich gerade schon gespielt, also zum Beispiel bei Grindstone war das so, ich habe Grindstone auf dem Mac aufgemacht und habe dann, oh ja, nächstes Level angemacht, dann spiele ich ein bisschen und dann kommt der Dialog, ups, Achtung, und die Cloud hat einen anderen Spielstand. Hm. Das war ganz früher bei Pages und Numbers auch so, ja, ja, gerne mal, diese Dialoge inzwischen nicht mehr, also diese auch, ich bin selber, ich arbeite mit mir gleichzeitig im selben Raum und wechsle das Gerät und ich habe sogar Speichern gerückt, das Programm zugemacht auf dem einen Gerät und auf dem anderen kommt dann eher, welche Version willst du denn benutzen? Und das ist mir ungelogen bei 5 von den Spielen, die ich jetzt gemacht habe, wo ich die Plattform gewechselt habe, passiert, dass dieser Dialog kam. Und der ist echt scheiße, weil wenn du da die falsche Seite drückst, dann hast du halt auch deinen Spielstand gelöscht. Ja? Darfst du auch nicht vergessen, weil da ist immer noch zur Auswahl der Spielstand, der kein Spielstand ist. Ach je. Ja, vor allem, es gibt ja dann nicht mal dieses, hey, wenn du jetzt in diesem Augenblick den falschen auswählst, dann kannst du mal gucken, war das der richtige und dann vielleicht noch Undo drücken. Weißt du, also dass der andere einfach gelöscht wird in dem Augenblick, das ist so dämlich. Also, dass du jetzt wirklich auswählen musst, eine destruktive, ja, Handlung machen musst in dem Fullscreen-Interface, dass dir nichts als das Datum und das Device gibt, wirklich auch in der internen Device-Schreibweise. Ja? Da steht wirklich iMac 17,3 oder sowas. Ja? Hm. Da steht nicht mal, das ist jetzt der iMac in München oder so. Ich meine Doms iMac oder so. Ja, ja. Nee. Ja, genau. Naja. Also insgesamt muss man schon sagen, also es ist ganz lustig, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. In gewissen Aspekten ist Apple Arcade viel toller, als ich es mir vorgestellt habe. Aber im Großen und Ganzen hat Apple so gut wie alles verkackt, was sie verkacken konnten. Was die Qualität angeht, dann mit Catalina, also auch so indirekte Faktoren, wo die jetzt gar nicht an Apple Arcade hängen, mit Catalina, dass das jetzt so buggy ist und so spät kommt und alles kommt unterschiedlich und dann sind die Spiele auf dem einen Device da und auf dem anderen noch nicht und so. Also da sind so viele Sachen, die eigentlich Apple Arcade schaden werden. Ich bin gespannt, wie das sich einrüttelt, ja, in den nächsten halben Jahren. Ja. Dass es sich einrütteln kann, ja. Genau, mach. Sieht man an solchen Spielen wie Pilgrims, was jetzt rausgekommen ist noch, war nicht im Startline-Up, kam aber jetzt von Amanita Design. Das ist die Firma, die Chuchel gemacht hat. Hm. Viel bekannter ist allerdings Samrost oder Machinarium. Genau. Und ich weiß nicht, habt ihr es gespielt? Oder ja, ich hab's angespielt. Ich hab's einmal durch. Ich hab's auch einmal durchgespielt und ich muss sagen, ja, genau das ist das, was ich auf Mobile spielen will. Was die nämlich gemacht haben, ist zu sagen, es gibt Point-and-Click-Adventures und wir machen jetzt nicht das, was sie ja bei Machinarium gemacht haben, nämlich ein Point-and-Click-Adventure, packen das auf iOS und es funktioniert genauso wie vor 20 Jahren, nämlich mit Pointen und Klicken, sondern wir nehmen jetzt einfach mal ein Genre und versuchen alles so runter zu strippen, dass es gut auf einem iPhone sich spielen lässt. Und wie funktioniert das dann? Also bei Pilgrims ist es ein Adventure tatsächlich. Was ich habe, ist ein Set von Karten. Und zwar gibt es die Protagonisten als Karten und es gibt Gegenstände als Karten, die auf im Bildschirm sind, zum Beispiel eine alte Frau und dann gibt es einen Besen. Ich habe immer einen Screen, das heißt ein Setting, wo ich gerade bin, da kann ich nicht drin rumlaufen, sondern das ist einfach da. Und dann kann ich einen Protagonisten auswählen, zum Beispiel die alte Dame, dann poppt die plötzlich, also ich swipe die hoch. Unten habe ich mein Kartenset, ich swipe einfach die Karte, die ich benutzen will, nach oben in den Bildschirm, dann taucht die oben im Bildschirm auf, dann ist da die alte Dame, dann gebe ich der den Besen in die Hand. Wie mache ich das? Indem ich unten bei den Karten den Besen raussuche und den auch hochswipe. Und dann kommt eine kleine Animation, was die alte Dame mit dem Besen macht. Und das ist manchmal was einem hilft, manchmal ist es einfach bloß optisch, sich nett, das sich anzugucken. Ich meine, das kennt man von Amanita Design, dass sozusagen jede Aktion so eine kleine Animation dann auch hervorbringt. Super sweet und eben auf so eine Einhandbedienung runtergebrochen. Hm. Mhm. Ja, finde ich sehr gut. hat Spaß gemacht, so einmal durch. Und die Idee, wie es denn angelegt ist, ist auch so, du kannst viele verschiedene Varianten machen, wie du da durch dieses Spiel durchkommst. Und es passieren praktisch, je nachdem, welcher Reihenfolge du was machst, andere Animationen und andere Situationen, die dann wieder in so einem Kartenstapel von, oh, du hast jetzt diese Reaktion ausgelöst, hier kurz ganz nett, neckisch eingeblendet werden, sodass du so die Achievements machen könntest. Und ja, hat Spaß gemacht, ist super schön. Auf dem Apple TV so ein bisschen zu dünn auch wiederum. Also der Apple TV enttäuscht mal insgesamt leider an der Stelle. Also würde ich nicht empfehlen als Apple Arcade-Gerät in einem aktuellen Zustand, weil die haben die Steuerung so leicht verkackt. Also im Sinne von, du hast einen Mauszeiger, einen indirekten, mit dem du mit dem Trackpad steuerst. Und dann, wenn du die Karten unten auswählst, hast du so einen hakeligen Übergang von diesem Mauszeiger-Modus in diese Karte-Geschichte. Kriegen sie vielleicht noch im Griff, wenn sie es updaten, wenn sie Feedback bekommen, dass das blöd ist, vielleicht so ähnlich wie bei Where the Cards Fall, dass das alles noch besser wird. Aber das ist halt so ein bisschen blöd, weil es ist eigentlich ja ganz gut mit diesen Karten und Swipen, hätte man das machen können, wenn man eh eine Apple Remote voraussetzen kann, hätte auch ganz gut gepasst, aber in dem Fall ist es so, dass es mit dem Controller mehr Spaß macht, weil es ein bisschen netter zu steuern ist. Kann man aber relativ gut steuern trotzdem noch, also es ist nicht komplett verkackt, aber es ist trotzdem auch so, schade, dass es nicht ganz rund ist, so an der Stelle, wirklich, weil ich das Spiel so mochte oder mag auch noch. Ja, also ich werde auch noch die anderen Runden machen, weil es halt so ein bisschen schön diese Varianten sich durchgucken. Das ist schon nett einfach, weil die Animation hat, also jeder einzelne Moment in diesem Spiel ist irgendwie nett. Ja. Ja. Ich fand es auch so toll, dass es noch eine Stunde dann vorbei war. Ja. Weil ich will kein ewiges Mobile-Spiel spielen. Das war einfach nach einer Stunde vorbei und dann hatte ich, ja, jetzt kann ich aufhören oder noch Achievements sammeln. Ich muss zugeben, mich hat es nicht so reingesaugt gleich. Ich bin da relativ wieder dran abgebounced so ein bisschen. Und das ist so ein bisschen Mischung aus dem Artstyle, den ich nicht so cool fand im ersten Moment und irgendwie auch so dieses... Wie die Kommunikation läuft, hat mich irgendwie auch nicht, also da ist halt dann diese Fährfrau und die sagt irgendwie dann in Piktogrammen, dass irgendwie Vogel ist gleich, dann fahre ich dich irgendwo hin. Und das war mir halt irgendwie zu sehr fetch-questig, so gefühlt. Also es ist sehr unterschiedlich, die verschiedenen Stationen, die du da besuchst. Eigentlich ist das noch das, glaube ich, am klarsten formulierte, weil das dein Ziel ist von dem ganzen Spiel, was sie gleich am Anfang etablieren wollen. Und später, es ist viel rumprobieren und gucken, was passiert denn jetzt Lustiges. Da muss man schon auch sagen, nicht alles ergibt Sinn, aber manche Sachen halt schon. Und es funktioniert erstaunlich viel Zeug, was man ausprobieren kann. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt gekommen bist. Hat sich bei dir die Karte schon erweitert oder nicht? Nee, ich bin da nach 10 Minuten oder nach 5 Minuten gleich wieder. Ja, ja. Also ich denke, die Schwelle muss man überschreiten, damit man so das Gefühl fürs Spiel kriegt. Ich kann auch immer verstehen, wenn man das nicht, wenn es nicht klickt. Aber ja. Also bei mir hat es sehr geklickt. Also ich werde es nach euren Reviews definitiv nochmal eine zweite Chance geben. Aber so initial bin ich so ein bisschen nicht sofort reingekommen. Also ganz ehrlich, selbst wenn es mir nicht gefallen hätte, Kudos für das Konzept. Definitiv. Das Konzept finde ich halt genial, weil es wirklich endlich mal wieder jemand Mobile ernst genommen hat. Das Letzte, was so geklickt hat als Mobile-Spiel, war für mich Reigns. Da kann man auch sagen, das tut nichts für mich. Aber es ist halt wirklich, das trieft vor Mobile. Ja. Und das finde ich halt das Tolle dran. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, die ich auch sehr schön finde, sind die Achievements. Die sind nämlich auch Karten, da ist abgebildet drauf, was passiert ist. Also zum Beispiel Angler fängt Fisch. Und dann, wenn du das schaffst, dann kriegst du eben die Karte, wird die Karte aufgedeckt und dann siehst du den Angler, wie er den Fisch fängt. Und wenn du die verdeckten Karten anklickst, dann drehen die sich kurz um und du siehst so eine abgeblasste Version von dem Bild. Wo du nicht alles erkennen kannst. Das heißt, du kriegst so eine Ahnung, wer sind die Protagonisten von diesen Achievements, in welche Richtung könnte das gehen, aber du siehst nicht ganz genau, was du machen musst. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Sache, um auf Achievements-Jagd zu gehen oder auch so einen Fingerzeig zu kriegen, wo könnte ich denn jetzt weiterarbeiten. Ja. Und die Charaktere sind halt sehr eigenwillig. Also das ist so eine Faustsche Erzählung schon fast. Ja. Mit dem Teufel und was heißt der Priester, der Priester rantet immer auf Deutsch. Das merkt man, also so, oh, Herrgott, oh, ja. So ja, Entschuldigung oder sowas, hat auch mal gesagt oder sowas, weiß ja, ich nicht. Super lustig. Und bei den anderen, ich weiß nicht, ist das ein Tschechisch oder ein, ich weiß nicht, wo kommen die her? Ich habe schon wieder vergessen. Man merkt auch, da sind so teilweise ein paar slawische Wörter drin, die ich auch verstanden habe. Also ja, sehr lustig. Aber den Priester fand ich am besten von der Sprache. was ich noch so jetzt, bevor wir diesen Konsumteil bei Apple, da Kate, mal für heute zu machen. Ich bin schon ein bisschen ermüdet, muss ich sagen, auch von diesem Konzept Apple Arcade. Also so dieses Überangebot von, die Spiele sind ja alle, die sind aber umsonst, wähl dir mal die aus, die du spielen willst, wie lange bleibe ich bei wann, also diese komplette Hölle, ich meine jetzt im Sinne von, ich habe mir ja Where the Cards Fall zum Beispiel aufgespart, weil ich mir gedacht habe, das ist was sehr Tolles. Overlands, das habe ich mir immer noch aufgespart, vielleicht wird das was sehr Tolles, nachdem Where the Cards Fall das nicht wurde. Nichtsdestotrotz bin ich so insgesamt, das fühlt sich alles irgendwie gerade sehr wie durch irgendwie Freiangebot, also wie durchackern an. Man muss sich das alles angucken, man hat keine Hilfe dabei. Es ist irgendwie so, weiß nicht, so, ich hatte bei Netflix es auch ab und zu mal, dass ich will jetzt heute mal was gucken, machst du Netflix auf und dann weißt du nicht, was du guckst und guckst dir die ganzen Dinger so an und ein bisschen quer und bist dann irgendwie so platt, weil du nicht dieses Ding hast, so, ich habe jetzt irgendwas investiert, weil ich wollte was haben und das spiele ich dann, weil ich habe mich darauf gefreut, sondern ich habe mir so, oh, ich könnte jetzt so viel spielen. Was denn, ich musste das alles mal angucken, das sah doch ganz nett aus, aber welches davon und wie lange gucke ich jetzt da rein? Und also ich habe ein komplettes, ich bin erschöpft. Man spricht da ja auch, komisch. Man spricht da ja auch von Optionsparalyse, dass man vor lauter Angebote überhaupt gar nichts mehr machen will dann eigentlich. Aber genau das also habe ich schon jetzt. Ich habe ja sogar diesen Auftrag hier im Sinne von in diesem Podcast die Dinger mal so ein bisschen genauer anzugucken, um dann auch was drüber sagen zu können. So. Also ich habe ja sogar noch mehr Grund, da was aufzumachen. Aber jetzt so mich jetzt, oh, ich will jetzt entspannen, dann schaue ich mir mal ein tolles Apple Arcade Spiel an. Habe ich gerade gar nicht. So, ja. Und ich sehe das also für den Podcast auch nicht als Arbeit, also in dem Sinne Arbeit an, dass es da negativ ist. Aber ich habe so eine Grundbelastung. Dieses ganze Konzept macht mich gerade, stimmt mich unbehaglich. Und wer mich so eine 60-Dollar-Ausgabe von einem Control sofort, oh, da Marcel hat also von toll erzählt, ich kaufe das, ich spiele das, das ist super. Ich gucke das an und dann, also da habe ich eine ganz andere, also das Mindset gefällt mir viel besser als das, ach, hier ist alles umsonst und ich muss das ja alles mal spielen vielleicht, weil es ist ja, um welches spiele ich denn? Und jetzt habe ich vielleicht zwei Kröten erwischt und ist dann alles schlecht oder doch nicht und wie bin ich fair, weil ich, also ganz schlimm, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber für mich ist es echt eine sehr zehrende Erfahrung, interessanterweise, obwohl es ja so ein Spaß und Freizeit und positives Ding sein sollte. Ich habe da zwei Anekdoten. Erstens, ich habe Overland angemacht und da das Spiel mich nicht in der ersten Minute gekriegt hat, weil Tutorial, habe ich es halt wieder zugemacht. Also da hatte ich einfach durch das Apple Arcade im Hintergrund nicht die Motivation, mich da durchzuquälen, durchs Tutorial. Ja. Und ja, also das lag aber an Apple Arcade da im Hintergrund. Sonst hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mich durchgebissen. Und es ist halt alles ein bisschen fummelig auf dem iPhone, das muss man auch dazu sagen. Und das andere war, ich habe dann zum ersten Mal aus Langeweile dann mein Handy in die Hand genommen und habe gesagt, oh, ich möchte jetzt was spielen, ich mache jetzt mal Apple Arcade auf im App Store und suche mal was raus. Und es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was man ändern müsste im App Store, damit das funktioniert. Aber das Stöbern ist noch nicht so richtig, fand ich. Also da, ich konnte zu wenig einordnen, das will ich jetzt mir angucken, die App und die App nicht. Oder ich will jetzt vielleicht das oder das. Was ganz gut funktioniert im aktuellen Store, finde ich, ist, es kommt ein Titel raus, so wie Pilgrims oder so, der mich interessiert und dann schaue ich ihn mir an. Aber nicht, dass mir ist langweilig, ich will jetzt was finden. Da habe ich nichts gefunden. Für mich ist es halt irgendwie auch so ein, ich habe diesen Folder Arcade auf meinem Telefon und da lade ich mir Dinge rein, die ich interessant finde. Und dann ist es halt plötzlich so eine Liste von Dingen, die ich abarbeiten muss. So, und ich habe jetzt nur Grindstone gespielt, weil ich gesehen habe, Dennis hat das gespielt und das ist halt so ein, es ist kein Commitment, ja, es ist irgendwie halt so ein Connect-4-Ding, das nichts von einem will und nicht erstmal ein Tutorial braucht, ein großes, oder halt eine Geschichte erzählt, sondern einfach so, du gehst da rein und machst halt das, was du immer machst auf iPhone-Spielen, also Anführungszeichen, und es erfordert von mir jetzt keine halbe Stunde, um mich da reinzufuchsen irgendwie. Was die anderen Spiele wahrscheinlich auch nicht tun würden, aber irgendwie ist da so diese Liste von dieser Folder von Spielen, die ich mir gerne angucken will, und allein, dass es so viele sind, führt dazu, dass ich es dann nicht mache. Und was total irre ist, ist auch noch, die Apps benutzen den gleichen das gleiche Schema wie Kauf-Apps, das heißt, sie landen irgendwo auf deinem Telefon, obwohl du ja bloß mal kurz reingucken willst, und dann liegen die da und du findest sie nie wieder. Und es gibt halt auch nicht diesen Käufe-Folder, den es für Käufe gibt. Das heißt, es gibt nirgends eine Liste von den Apps, die ich runtergeladen habe. Ja. Arcade. Ist gerade Cross-Plattform echt ganz nervig. Also gerade wenn man ein Spiel auf einer anderen Plattform eigentlich spielen will, dann nochmal, man muss es im App Store dann suchen, um dann, anstatt so, okay, das ist einfach die Liste von dem zuletzt gekauften. Und gleichzeitig ja, und ist es aber Beispiel so, dass die bei diesem einen Spiel Updates wusste ich den Namen nicht mehr. Bei dem einen wusste ich den Namen nicht mehr und die finde ich ja nicht mehr. Ja. Wo soll ich die denn finden auf meinem Telefon? Ja, da kannst du die ganze Bei Grindstone hat die Suche nicht funktioniert. Also da konnte ich gar nicht mal. Also ich musste Grindstone über das normale Arcade-Interface runterladen, damit ich da weiterspielen konnte. Aber ich wollte das auch im Map mit der Maus auch, fand ich ganz nett, mal testen. Und ja, das musste ich aber dann da. Also das ist alles so ein bisschen, ja, interessant. Ja. Oh Gott, und jetzt habe ich gerade eins gesehen, das interessiert mich. Das ist aber bei Apple Arcade ganz unten in diesem Scroll-Ding, wo man nichts anklicken kann. Ach ja, das habe ich auch schon, ein Icon. Ich habe auch schon mal ein Icon gesehen. Das ist was mich interessiert. Sehen. Ja, habe ich auch. Ich kann es nicht anklicken. Und das Geile war, ich habe dann auf All Apps geklickt und habe es dann sogar in der Scrollliste gefunden, aber dann hat das Video nicht geladen. Ja. Ah ja, ich habe es jetzt auch gefunden. Lustigerweise. Most interessant. Nun ja, nun denn, wir werden Apple Arcade weiter begleiten und unsere persönlichen Probleme damit auch weiter hier ausbreiten. Vorerst kommen wir aber zu einem letzten Konsumthema, das tatsächlich erstaunlicherweise nicht in Apple Arcade stattfindet, sondern auf der PlayStation 4 in diesem konkreten Fall. Es geht um Brothers A Tale of Two Sons, was wir auch schon mehrfach in dieser Sendung besprochen haben. Ja. Also ich hatte schon mal drüber geredet und habe gesagt, ich habe es aufgemacht, versucht zu spielen und bin kläglich gescheitert an dem Paradigma. Das Ding ist ja, du spielst in dem Spiel zwei Brüder und den einen mit dem rechten Controller-Stick und dem anderen bewegst du mit dem linken Stick. Genau. Und es war tatsächlich so, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vielleicht ein Jahr oder so ähnlich. Und ich habe das nicht hingekriegt. Das war unerträglich für mich. Und jetzt lag halt dieses Spiel da noch rum und ich wollte mir eben ein bisschen so Grafikinspirationen holen für eine Illo, die ich machen muss, weil die auch eher so von einer Oben-Perspektive ist und das ganze Spiel ist von der Perspektive von oben. Dachte, ich spiele da jetzt ein bisschen rein und schau mal, ob ich mir grafisch ein bisschen was abgucken kann. Und das Lustige war, dass ich nach wenigen Sekunden die Steuerung raus hatte. Und dann dachte ich, meine Fresse, ich habe ganz schön viel dazugelernt im letzten Jahr, was Spielen angeht. Also und, dass wir das letzte Mal drüber geredet haben, ist übrigens 3 Jahre her. Ich weiß nicht. Okay. Ja. 3 Jahre. Siehst du, okay, dann habe ich in den letzten 3 Jahren, ja, aber dann wundert es mich nicht. Dann wundert es mich echt nicht. Ja, aber schon auch Control hättest du. Konnte ich das einfach noch nicht. Nee, Control hättest du vor 3 Jahren nicht gebacken gekriegt. Und da muss man halt auch sagen, es ist so schade, weil im Grunde bräuchte man wirklich einen kuratierten Prozess, wie man Leute an Spielen ranbringt. Ja. Weil natürlich kommt dann jemand, der vielleicht jahrelang nicht gespielt hat, mit jemandem zusammen, der seit Jahren spielt, und dann sitzen die da zusammen vor der Kiste und du kannst nichts damit anfangen. Also das ist sehr, sehr schade. Und wenn man die richtigen Spiele auswählt, in der richtigen Reihenfolge, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann funktioniert das wunderbar. Naja gut, also diesmal kam ich also gut rein und habe sehr, sehr schnell den Spaß auch entdeckt an dem Spiel. Es ist sehr, sehr lustig, weil es ist ja von dem Regisseur, wollte ich jetzt sagen, weil er halt ein Regisseur ist, von dem Director von A Way Out. Hm. Und ich fand es sehr lustig, okay. Wie viele Parallelen es gibt. Auch spielerisch, wie viele Parallelen es gibt zwischen den beiden Spielen. Also da sind einige Szenen sogar fast identisch drin, obwohl die Settings ja völlig anders sind. Ein bisschen hat es mich auch an A Plague Tale erinnert, was wieder falsch rum ist, weil A Plague Tale ja jetzt Jahre später gekommen ist als Brothers. Aber so von diesem, du hast halt diese zwei Figuren, die immer aufeinander, voneinander abhängig sind und so weiter. Was ich sehr schön finde, das ist in A Way Out nicht anders, ist, dass sich die Puzzle kaum wiederholen, also nur ganz wenige. Heb mich mal da hoch, so die Sachen sind immer gleich. Die sind überhaupt nicht schwer, aber dieses Spiel ist halt darauf angelegt, dass du es eigentlich fast in einem Rutsch durchspielen kannst. Und dir halt eine Geschichte erzählt wird. Also der Hauptaspekt liegt auf der Geschichte und die ist relativ einfach, aber wird angenehm erzählt und zwar durch spielerische Mittel. Und da muss ich auch sagen, mein Gott, warum wird Florence so gelobt? Ein Spiel macht es, nimmt die Steuerung und macht daraus was, erzählt daraus ein Geschichtsding. Also das ist eins der wenigen Spiele, die wirklich die Steuerung ernst nehmen, um Inhalte zu transportieren. Ganz besonders passiert es dann an einer Stelle des Spiels, relativ gegen Ende, die mich in der Hinsicht richtig weggeblasen hat, weil sie wirklich die Steuerung genommen hat und mir damit einen Inhalt beigebracht hat. Und das fand ich super toll. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Level-Foreshadowing. Das habe ich ja auch bei Control gelobt, dass alles zusammengehört. Und in Brothers ist es halt dauernd so, dass du siehst, wo wirst du hingehen oder siehst, da war ich vorher. Also so in der Ferne eben diese Markierungen noch hast, sodass du das Gefühl hast, dass es eine Welt ist. Das fand ich auch sehr schön. Von der Geschichte her, ja, es ist leider sehr männerdominiert, die ganze Geschichte. Also auch die Perspektive auf die weiblichen Charaktere ist sehr männerdominiert. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig modern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber insgesamt eine sehr interessante Erfahrung und eigentlich schon ein Must-Play, würde ich sagen. Also aus spielmechanischer Sicht auch. Gutes Ding und wirklich spannend. Gut. Und ich bin froh, dass ich nochmal aufgegriffen habe. Ja, nochmal aufgegriffen, das ist ein gutes Stichwort, weil wir jetzt nahtlos überleiten in den Nachklapp, wo es nochmal um Link's Awakening gehen wird. Ja, Abschluss, sowohl Dom als auch ich haben es durchgebracht, das Spiel. Ich muss sagen, ich habe den letzten Bossgegner dann nicht mehr gemacht, weil das einfach nur nervig war. Da hinzurennen, dann zu sterben und rauskriegen zu müssen, warum muss ich jetzt diese eine Waffe benutzen. Und da möchte ich das Spiel insgesamt noch kritisieren. Und zwar, es ist einfach halt nicht logisch. Also zum Beispiel dieses Zauberpulver, das kann zwei verschiedene Sachen. Unter anderem kann es Fackeln anmachen. Und anstatt das dann zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt mache ich meinen Gegner, der hat einen Docht auf dem Kopf, und dann mache ich die Übertragungsleistung. Ach, ich kann den natürlich mit dem Zauberpulver kann ich den anzünden, den Kopf. Nee, sowas macht das Spiel nicht, sondern es macht es halt komplett random. Es gibt einen Gegner, der ist gegen das halt hat eine Schwäche und der andere hat gegen das eine Schwäche. Und das hat mir das Ende ein bisschen madig gemacht. Ich habe mir das dann auf YouTube angeguckt und storytechnisch muss ich sagen, fand ich es einen sehr schönen Abschluss. Ja. Mhm. Also, was so auch storytechnisch so geteased wird während des Spiels, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen reingezogen. Ich wollte wissen, auf welche Seite der Münze fällt denn jetzt die Frage, die da aufgemacht wird im Laufe des Spiels. Auch wenn es eine sehr banale Frage ist, aber es hat mich einfach interessiert. Wie ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt dieses Setting? Was wird sich als Wahrheit rausstellen? Und es sind manchmal so simple Sachen, die einen storytechnisch dann aber irgendwo hinführen können. Das finde ich halt schade, dass das dann bei Breath of the Wild nicht, sowas nicht existiert. Was ich spannend finde nochmal wirklich bei dem ganzen Titel ist, dass dieser ganze Titel ja im Gameboy stattgefunden hat. Und er ist schon erstaunlich lang. Also ja, die Menge an Inhalt ist, ich dachte ja, das ist mir mal eben schnell weggespielt, weil es war ja ein Gameboy-Titel, aber nee, da ist schon ordentlich Content drin. Und ich hab mich auch erst im Laufe des Spielens erinnert, wie weit ich beim Gameboy gespielt habe, weil ich habe es nicht ganz durchgespielt bei dem Endkampf, an dem hätte ich mich erinnert, der war diesmal knackig. Und anders als Marcel muss ich sagen, ich fand das mal ganz nett, dass ich bei dem Endkampf zumindest mal ein bisschen rumprobieren musste. Es war zwar wirklich, halt aber das Ganze. Du musst halt das Labyrinth davor immer nochmal machen. Ja, aber da habe ich ja einen Screenshot gemacht. Was ich aber dann ganz spannend fand, war so an sich jetzt mal einfach nur auszuprobieren, weil das Spiel selber hatte ich ja schon trainiert, dass es alles willkürlich ist, weil irgendwie Feuer mit Feuer bekämpfen geht wohl auch und so, was keinen Sinn macht. Das ist halt einfach irgendwie zusammengewürfelt und auch der Zeit geschuldet, finde ich. Und auch dieser Spielmechanik, dieses ich bin zwar ein Zelda, aber ich bin jetzt so, dass du diese Items auswählen musst und nur zwei gleichzeitig haben kannst. Also die Originalbeschränkung, die ja in dem ein bisschen aufgehoben ist, weil man ja Schwert, Schild und Rennen immer gleichzeitig zu den zwei Items hat, die mehr benutzen kann, die löst halt dann auch so komische Dinge aus, dass halt Dinge komisch funktionieren. Die könnte man besser motiviert machen, ja, gleichzeitig ist aber trotzdem dieser Titel immer noch um Welten besser als das erste Oceanhorn, das ja so ein MeToo-Titel ist an der Stelle, so eine Kopie, obwohl ich das auch gerne gespielt habe. Also ich fand, das ist das erste Oceanhorn ist ein relativ schöner Zelda-Klon in der Größenordnung. Trotzdem finde ich den jetzt besser. Ja, also finde ich das Original jetzt, dieses Remake von dem Gameboy-Original jetzt besser. Und ich muss sagen, ich habe auch A Link to the Past immer noch nicht gespielt und dadurch, dass es jetzt dabei ist bei Online, werde ich wahrscheinlich demnächst auch das nochmal spielen, weil ich mag schon diese Spielmechanik, die an sich, diese Zelda-Spielmechanik obendrauf und drauf gucken, dieser Pseudo-Isometrie, nicht Isometrie, sondern dieser perspektivischen, nicht perspektivischen Ansicht mit den verschiedenen Welten, also die eben auch mit dem Super NES Zelda ja eigentlich begonnen hat und deshalb würde ich schon gerne spielen. Gleichzeitig ist mir bewusst, Super NES Zelda ist der erste Titel, wo das wirklich dieses Genre so aufgemacht wurde in der vollen Breite und wahrscheinlich hat es Haken und Ösen und Spielmechaniken, die mich echt nerven. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich muss es auch noch spielen. Ja. Also hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Obwohl es teuer ist im Verhältnis, trotzdem. Ja, es ist so ein bisschen so ein Widerspruch. Es fühlt sich teuer an, obwohl es sehr viel Content ist für das Geld und irgendwie, weil es ein altes Remake ist, aber dann irgendwie die 60 Euro hier, Ich habe das clever gemacht. Ich habe das vorbestellt. Das heißt, ich hatte längst vergessen, wie viel es gekostet hat. Ach so. Ja. Ja. Ja, ist schon ein Haufen Geld, was man hier ausgibt. Oh ja. Ja, bevor wir euch hier noch zu mehr Geldausgaben irgendwie bewegen, machen wir am besten einen Deckel auf die Sendung. Mir bleibt dann im Endeffekt auch nur, mich zu verabschieden nach einer durchaus amtlichen Sendezeit von knapp 2 Stunden oder über 2 Stunden wahrscheinlich und zu sagen Servus und Baba und bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.